Podcast zum 1. Mai 2020 in Oldenburg für eine soziale, ökologische und emanzipatorische Gesellschaft. Katastrophale Zustände in Lager Moria, häusliche Gewalt, die rasant zunimmt. Migration, die nur dann in Ordnung scheint, wenn sie der Verwertung dient. Sozialleistungen, die längst nicht jeder erhält. Kontaktverbote und politische Organisierung. Ökologische Krisen, die immer extremer werden. Eine Klimakrise, die Indigene, Schwarze, People of Color und Frauen, Lesben, Trans, Inter, Non-Binary besonders trifft. Moonies Rache, Fusion, Connor Island, sexualisierte Gewalt in der linken Szene, Halle und Hanau, rechte Gewalt und rechte Morde. Probleme und Krisen gibt es genug, um auf die Straße zu gehen. Auf die Straße gehen am 1. Mai wie die Jahre davor ist aktuell nicht möglich. Und doch, Kritik, Zweifel und Widerstand bleiben für uns Alltag. Zeigen doch gerade die Maßnahmen durch Corona. Mehr denn je die Missstände unserer Gesellschaft. Werden doch die autoritären Sehnsüchte des Staates aktuell mehr als deutlich. Aus diesem Grund haben Oldenburger Gruppen und Bündnispartner und Bundespartnerinnen gemeinsam einen Podcast auf die Beine gestellt. Auch dass wir auch dieses Jahr wieder viele Menschen erreichen für eine widerständige Praxis, gerade jetzt. Ihr habt gerade unseren Ankündigungstext für unseren Podcast gehört und wir beide moderieren euch heute durch unseren Podcast. Es gibt verschiedene Beiträge aus unterschiedlichen Gruppen, die sich an dem Podcast beteiligt haben. Unter anderem sind dabei das Klimakollektiv Oldenburg, Fridays for Future Oldenburg, Seebrücke Oldenburg, die ALSO, Osternburg solidarisch gegen Corona. Genau, das autonome feministische Referat auch. Stimmt. Genau, AktivistInnen aus dem Alhambra sprechen auch noch. Genau, ein Teil der Gruppen und Personen waren mit dabei, ein Bündnis zu organisieren für den 1. Mai. Wir wollten nämlich auf die Straße gehen zusammen. Da hat uns Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das ist ja jetzt aktuell so nicht möglich. Und wir wollten aber zusammen trotzdem was machen und haben uns dann für den Podcast entschieden. Und alles läuft unter dem Motto für eine soziale, ökologische und emanzipatorische Gesellschaft. Und alle Beiträge kratzen diese Themen immer wieder an. Wir sprechen auch immer wieder über Corona und was das eigentlich gerade bedeutet. Genau. Wir wünschen natürlich trotzdem allen Leuten viel Erfolg, die heute dezentrale Aktionen machen und auch, weil aktuell noch nicht klar ist, ob in Hamburg die Nazis auf die Straße gehen, wünschen wir natürlich den Leuten, die dagegen vorgehen wollen, auch alles Gute. Genau. Und jetzt würden wir schon mit dem ersten Beitrag starten. Hallo und erstmal herzlich willkommen zu unserem Teil des Podcasts. Wir sind Fridays for Future Oldenburg. Fridays for Future ist eine weltweite Bewegung, die seit 2018 vor allem durch Schulstreiks für globale Klimagerechtigkeit kämpft. Wir haben uns dazu entschieden, uns am 1. Mai-Bündnis zu beteiligen, um klarzustellen, dass FFF eben nicht nur auf den Klimaschutz-Öko-Hype-Train aufgesprungen ist, sondern wir uns eine wirkliche Umformung der Gesellschaft wünschen. Das heißt, wir kämpfen nicht für simplen Klimaschutz, wir kämpfen für Klimagerechtigkeit. Und das bedeutet auch, dass wir mehr Themen abdecken als CO2-Emissionen und dass wir uns auch zu mehr Themen positionieren. Der Kampf um Klimagerechtigkeit wird nicht an einer einzelnen Front gekämpft. Die Probleme unserer Zeit zwingen uns dazu, intersektional zu denken, zu handeln und zu protestieren. Und deswegen möchten wir heute auch ein bisschen über intersektionale Klimagerechtigkeit reden. Dafür möchte ich erstmal einen gemeinsamen Grund schaffen und die Begriffe Klimagerechtigkeit und Intersektionalität definieren. Klimagerechtigkeit ist die Verbindung klimatischer und sozialer Kämpfe. Und dabei fragen wir uns also nicht, wie funktioniert Klimaerwärmung, und dann sehen wir, okay, da spielen Treibhausgase die große Rolle und fragen uns, wie können wir die Emissionen von Treibhausgasen reduzieren und kämpfen dafür, sondern wir sehen, dass die Klimaerwärmung menschengemacht ist und fragen uns, von wem. Und dabei tun sich ethische und politische Probleme auf, denn die Länder, welche am wenigsten zu dem Ausstoß von Treibhausgasen beigetragen haben, sind die Länder, welche am meisten unter den Folgen der Klimaerwärmung leiden. Hingegen die Länder des globalen Nordens, welche am meisten zum Ausstoß von Treibhausgasen historisch und aktuell beitragen, werden die Länder sein, welche am wenigsten Schaden nehmen, aber haben gleichzeitig eine Verantwortung gegenüber denen des globalen Südens, da sie am meisten zur Klimaerwärmung beigetragen haben. Somit müssen privilegierte Staaten ihre Verantwortung anerkennen und mehr zum Klimaschutz beitragen. Klimaschutz darf nicht auf Kosten weniger privilegierter Staaten gehen. Außerdem werden marginalisierte Gruppen von der globalen Erwärmung aufgrund von ökonomischen, sozialen Nachteilen und direkter Diskriminierung stärker getroffen. So zum Beispiel auch queere Menschen, Finterpersonen, People of Color und indigene Bevölkerung, denen durch die globale Erwärmung teils direkt die Lebensgrundlage genommen wird. Es gilt somit, diese Gruppen zu stärken, also auch jetzt schon, um sie auch schon später von den Folgen des Erwärmungsprozesses der Erde zu schützen und jetzt in eine bessere gesellschaftliche Position zu rücken. Klimaschutz kann nicht auf Kosten weniger Privilegierter gehen, sondern muss auf Kosten der VerursacherInnen gehen. Das heißt, auf Kosten privilegierter Staaten und auf Kosten großer Unternehmen mit viel Produktionsmittel. Jemand, der Klimagerechtigkeit anstrebt, möchte also nicht nur Klimaschutz, sondern sieht die Ungerechtigkeit, die durch die Klimaerwärmung weiterhin verstärkt wird und möchte Gerechtigkeit in der Verteilung der Last des Klimaschutzes schaffen und möchte den Schutz der von Ungerechtigkeit betroffenen Personen gewährleisten und diese auch empowern. Dies geht aber nicht in bisherigen gesellschaftlichen Strukturen, sondern dafür braucht es eine Veränderung im System und diese versuchen wir als Ortsgruppe auch zu erreichen. Jetzt möchte ich ein bisschen über den Begriff der Intersektionalität reden. Intersektionalität hat den Wortstamm Intersection und Intersection heißt Kreuzung oder Schnittpunkt. Intersektionalität analysiert das Zusammenwirken von verschiedenen Ungleichheits- und Unterdrückungserfahrungen in verschiedenen Strukturkategorien wie Gender, Ethnizität, Klasse, Nationalität, Sexualität und Alter. Intersektionalität geht dabei aber davon aus, dass diese Unterdrückungs- und Gewalterfahrungen sich zwar gegenseitig verstärken, dies aber nicht additiv, also einfach die beiden Unterdrückungserfahrungen sich aufeinander aufaddieren, also so mehr werden, sondern dass durch diese Verschränkung der beiden Unterdrückungserfahrungen eine neue Art von Unterdrückung entsteht. Das heißt zum Beispiel, eine weibliche Person of Color wird nicht unterdrückt, weil sie weiblich ist und weil sie Person of Color ist und hat durch diese beiden Unterdrückungserfahrungen eine stärkere Unterdrückung zu erfahren, sondern erfährt eine eigene Art von Unterdrückung als weibliche Person, die eine Person of Color ist, also als eine weibliche Person of Color. Und erhält dadurch auch nochmal eine eigene Identität. Das heißt, intersektionale Kämpfe sehen diese unterschiedlichen Verschränkungen von Gewalt gegenüber Personen und streben eine Lösung an, die die davon betroffenen Personen schützt und empowert. Klimagerechtigkeit und Queerfeminismus müssen gemeinsam und nicht separat voneinander gedacht werden. Da Finter, Frauen, Inter, Nonbinär, Trans, Agender eine der am stärksten betroffenen Gruppen der Klimakrise ist. Feminismus steht als Oberbegriff für soziale Bewegungen, politische, gesellschaftliche sowie auch akademische Strömungen, die basierend auf kritischen Analysen von Geschlechterordnungen für Gleichberechtigung, Menschenwürde und Selbstbestimmung aller Menschen jeglichen Geschlechts sowie gegen Sexismus eintreten. Bei uns steht heute hier der Queer-Feminismus im Mittelpunkt, die seit 1990 entstehende dritte Welle des Feminismus. Dabei sind nicht mehr nur Frauen, sondern alle sexuellen Minderheiten im Fokus. So wird davon ausgegangen, dass sich das Geschlecht eines Menschen aus drei Komponenten zusammensetzt. Erstens das biologische Geschlecht, also das, was die Menschen uns bei unserer Geburt zuschreiben, Englisch Sex. Zweitens das soziale Geschlecht, also das, wie wir uns selbst identifizieren, Englisch Gender. Und drittens das sexuelle Begehren, also wen wir sexuell attraktiv finden, Englisch Desire. In der Queer-Theorie wird der Zusammenhang zwischen diesen drei Komponenten kritisch untersucht, mit der Annahme, dass diese nicht zwingend übereinstimmen müssen. Als Cis-Person wird zum Beispiel eine Person bezeichnet, bei der Sex und Gender übereinstimmen. Die Queer-Theorie beschäftigt sich also mit der Analyse und Dekonstruktion von Geschlecht und damit zusammenhängenden Machtformen und geht dabei davon aus, dass geschlechtliche und sexuelle Identität durch Handlungen geprägt werden. Wichtig hierbei ist, dass die Queer-Theorie den Schwarz-Weiß-Charakter der bisherigen Diskussion um Geschlecht, also die männlich-weiblich-Binarität, aufbrechen möchte, sodass die Identitätserklärung eines Menschen ausreichend für seine Definition als geschlechtliches Wesen ist. Doch was hat das alles nun mit Klimagerechtigkeit zu tun? Das Patriarchat und die Klimakrise gehen Hand in Hand und queere Menschen sind besonders stark von der Klimakrise betroffen. Das liegt daran, dass sie fast überall auf der Welt aus der Gesellschaft ausgestoßen werden. Oft werden sie von ihrer eigenen Familie nicht akzeptiert. So werden besonders Schwarze, Indigene und People of Color stark Diskriminierungen ausgesetzt. Viele leben auf der Straße oder sind von Armut betroffen. Bei Stürmen, Überflutungen, steigenden Meereshöhen, Trockenzeiten und anderen Naturkatastrophen, die durch die Klimakrise noch mehr werden, sind sie dadurch oft mitunter die Ersten, die darunter leiden. Dies gilt für den globalen Süden genauso wie für den globalen Norden. Es überleben bei Naturkatastrophen zum Beispiel weniger Frauen als Männer, verstanden als soziale Zugehörigkeit, nicht als biologisches Geschlecht. Und wenn wegen Wetterextremen Familien von Armut betroffen sind, wird häufig als erstes den Töchtern die Bildung verwehrt. So führt die Klimakrise zu erheblichen sozialen Konflikten, zum Verlust reproduktiver Selbstbestimmung und ist so eine der Hauptfluchtursachen. Frauen aus Agrargesellschaften leiden darunter besonders, denn sie sind häufig für die Versorgung der Familie zuständig und übernehmen zudem einen Großteil an Tätigkeiten der landwirtschaftlichen Produktion. Außerdem sind sie bei Extremwetterereignissen aufgrund von oftmals mangelndem Zugang zu Ressourcen und Wissen stärker gefährdet. Sexualisierte Gewalt, vor allem gegen Frauen, als Kriegswaffe beim Kampf um die knapper werdenden Ressourcen und in Flüchtlingslagern sind keine Seltenheit. Die Zahlen von Mädchen und Frauen, die aufgrund von Flucht zur Prostitution gedrängt werden, steigt und die sexuelle und körperliche Gewalt nimmt drastisch zu. Diese Folgen der Klimakrise betrifft auch genauso queeren Menschen, nur wird darüber noch weniger berichtet. Doch nicht nur deshalb ist es wichtig, queeren Menschen in den Klimagerechtigkeitsbewegungen mehr zuzuhören und eine gleichberechtigte politische Teilhabe und Repräsentation aller Geschlechter bei klimapolitischen Entscheidungen zu fordern. Dadurch, dass sie seit Jahrhunderten aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden, haben sich queere Communities gebildet, die die kapitalistischen Normen der Gesellschaft ablehnen und andere Formen des Miteinanderlebens üben. Dieses Wissen ist sehr wertvoll, wenn wir versuchen wollen, eine gerechtere Gesellschaft zu schaffen. Die Klimakrise kann nicht gelöst werden, solange Geschlechterungerechtigkeiten unangetastet bleiben. Und das gilt überall auf der Welt, denn geschlechtsspezifische Ungerechtigkeiten herrschen nach wie vor auch in den sogenannten entwickelten Ländern. Und wenn wir über die Klimakrise und vor allen Dingen über Klimagerechtigkeit reden, dann muss es immer auch um Antirassismus gehen. Von unserem Standpunkt aus, das heißt vom Weißdeutschen, ist es leicht, das zu vergessen. Und damit meine ich nicht nur, dass unsere Politik nicht gleichzeitig der Klimakrise entspannt gegenüberstehen und Europas Grenzen vor Geflüchteten zumachen kann, obwohl viele eben dieser Geflüchteten ihre Heimat genau deswegen verlassen müssen, weil wir hier immer weiter zur Klimakrise beitragen. Sondern ich meine auch ganz konkret Antirassismus in unserer eigenen Denkweise und Bewegung. In letzter Zeit, und das heißt in diesem Fall in Zeiten von Corona, ist nämlich in vielen Kreisen eine Art des Ökofaschismus aufgetaucht. Das äußert sich zum Beispiel dadurch, dass in unseren Medien darüber berichtet wird, dass sich Luftverschmutzung und Abgase in China durch die Pandemie schlagartig verbessert haben. Das stimmt und es zeigt auch, wie schnell sich solche Sachen bewegen lassen, aber das in einem positiven Licht darzustellen und zu sagen, diese Krise ist wirklich gut für China, das darf uns nicht passieren. Menschen sterben auch jetzt. Und klar, wir haben alle Angst, aber inmitten dieser Angst haben weiße Menschen und Menschen aus zum Beispiel Deutschland eben trotzdem ein Privileg. Und in unserer Bewegung ist es super wichtig, dass wir genau solchen Aussagen entgegenwirken und solche Diskurse sofort aufdecken, damit unser Klimaaktivismus eben nicht zu Ökofaschismus wird. Genauso wichtig ist auch, dass wenn wir uns hier organisieren, uns bewusst ist, dass People of Color und Women of Color wie ich anderen Schwierigkeiten ausgesetzt sind als weiße Menschen, die demonstrieren. Für uns ist es nämlich oft nicht so einfach, uns verhaften zu lassen, weil für viele von uns super viele Ängste an Kontakt mit der Polizei geknüpft sind. Und deshalb ist es essentiell, dass wir das mitdenken, wenn wir über Demos und zivilen Ungehorsam reden und dass ihr eure Privilegien in den Bereichen ausspielt, wo wir das vielleicht nicht können. Es gibt viele Aktivistinnen of Color, die sich diesen Risiken bewusst aussetzen, aber auch viele, die das eben nicht wollen. Und beides ist in Ordnung. Und das zu akzeptieren und zu verstehen, ist total wichtig. Also denkt an eure MitstreiterInnen der Bewegung, die eure Unterstützung brauchen, damit Klimaaktivismus ein safer Space für sie ist. Helft aktiv dabei mit, eure eigenen Privilegien in Bezug auf Race und Wohnort zu erkennen. Und nutzt sie, um ökofaschistische Diskurse zu schwächen und unseren Antirassismus zu stärken. Aber wer sind denn überhaupt unsere MitstreiterInnen? Ich habe mal etwas recherchiert und stelle euch nun ein paar Bewegungen und Personen vor. Diese zu einem Großteil nicht-männlichen Gruppierungen sind junge People of Color, schwarze Personen und indigene Menschen aus verschiedenen Orten der Welt, die sehr stark von der Klimakrise betroffen sind. Kleiner Hinweis vorweg, ich entschuldige mich schon einmal, sollte ich einige Namen falsch aussprechen. Eine sehr junge Bewegung hat sich im März 2019 infolge des ersten Klimastreiks in Kapstadt, Südafrika gegründet. Die African Climate Alliance ist ein Zusammenschluss jugendlicher AktivistInnen aus 9 verschiedenen afrikanischen Staaten, hauptsächlich aus dem Gründungsland Südafrika. Sie begegnen der Klimakrise mit einem panafrikanischen, also die Einigkeit aller afrikanischen bzw. afrikanischstämmigen Menschen betonenden Ansatz. Für ihr unermüdliches Engagement gegen die Klimakatastrophe wurden sie 2019 bereits als BotschafterInnen des Gewissens ausgezeichnet, die höchste Auszeichnung von Amnesty International. Teil des Netzwerkes sind beispielsweise die 11-jährige Yola Mogwana. Sie trat bereits als Sprecherin bei einer Fachtagung der Vereinten Nationen in Johannesburg zum Thema Klima und Gender auf. Auch die 17-jährige Ayaka Melitafa ist Teil der Bewegung. Sie ist eine der 15 KlägerInnen, die zusammen mit Greta Thunberg 5 Industriestaaten, darunter auch Deutschland, für ihr verantwortungsloses Verhalten in der Klimafrage anklagten. Im Tschad kämpfen seit Jahren indigene Menschen, besonders indigene Frauen, gegen die Folgen der Klimakrise und die damit einhergehende Austrocknung des Tschadsees. Internationale Bekanntheit erlangte Hindu Umaru Ibrahim, eine der AktivistInnen. Sie arbeitete mit internationalen Organisationen wie UNESCO zusammen und war eine der zivilgesellschaftlichen RepräsentantInnen bei der Unterzeichnung des Pariser Abkommens 2016. Ibrahim betont immer wieder, dass die Folgen der Klimakrise längst bittere Realität in ihrem Land sind. Auch sieht sie eine enge Verbindung zum Erstarken der Terrororganisation Boko Haram im Tschad. 2014 sorgte ein Bund aus 12 verschiedenen pazifischen Inseln für Aufsehen. Die Menschen dieser Inseln appellieren seit Jahrzehnten an die Weltgemeinschaft, da der steigende Meeresspiegel und regelmäßige Umweltkatastrophen ihre Lebensgrundlagen bedrohen. Vor 6 Jahren reisten sie gemeinsam durch Australien, um Bewusstsein für ihre Situation zu schaffen. Am 17. Oktober blockierten sie unter dem Motto »We are not drowning, we are fighting« mit traditionellen Kanus den Hafen von Newcastle, dem größten Hafen für Kohletransporte in Australien. Das war jetzt nur eine sehr kleine Anzahl von AktivistInnen und Netzwerken. Es gibt noch so viele KämpferInnen, die es verdient hätten, erwähnt zu werden. Bewegungen in Indien, die sich aufgrund der heftigen Überschwemmungen des Monsuns für Klimagerechtigkeit stark machen zum Beispiel. Oder indigene Gruppen in Kanada, die gegen die Wasserverschmutzung ihrer Flüsse kämpfen. Auch hier in Deutschland gibt es Netzwerke von MigrantInnen und BPOC, die für echte Klimagerechtigkeit kämpfen. Zum Beispiel die BPOC Environmental Justice Group in Berlin. Die AktivistInnen Ime Itwen und Rebecca Abena Kennedy Asante geben Workshops zu Klimagerechtigkeit und Rassismus und versuchen Bewusstsein über nicht-weiße Perspektiven in der Klimagerechtigkeitsbewegung zu schaffen. Wenn wir über queer-feministische und antirassistische Strukturen im Thema Klimagerechtigkeit reden, lohnt es sich selbstverständlich auch, einen reflektierenden Blick auf die eigenen Strukturen zu werfen. Wir können für uns als Fridays for Future Deutschland nämlich nicht in Anspruch nehmen, diskriminierungsfrei zu sein. Das hat einen sehr einfachen Grund. Fridays for Future Deutschland besteht überwiegend aus weißen Kindern der sogenannten Mittelschicht. Das heißt, Diskriminierung, vor allen Dingen Alltagsrassismus und patriarchale Strukturen sind Teil unserer Sozialisierung und unseres Alltags. Wir sind eine übertrieben homogene Gruppe mit einer geringen Repräsentation von Minderheiten, so dass diese Sozialisierung nicht radikal aufgebrochen werden kann. Das heißt aber auch, dass wir sehr, sehr privilegiert sind, dass wir eine übertrieben privilegierte Gruppe in der Gesamtheit sind. Und diese Privilegien verpflichten uns. Sie verpflichten uns dazu, Wege abseits diskriminierender Strukturen zu finden und nötigenfalls zu erschaffen. Den Minderheitenschutz in demokratischen Prozessen zu gewährleisten, ist eines der wichtigsten Ziele, die Fridays for Future intern hat. Innerhalb von Fridays for Future haben sich bereits mehrere Strukturen gebildet, um das zu gewährleisten. Unter anderem wäre hier zum Beispiel die AG Awareness und Diversity zu nennen. Laut Selbstbeschreibung zählen sie darauf ab, das kritische Bewusstsein für Gerechtigkeit zu schärfen. Auch wollen sie Leitfäden erarbeiten für andere Orts- und Arbeitsgruppen, um zum Beispiel Themen wie Barrierefreiheit mehr in den Fokus zu rücken. Außerdem begleiten sie die Safe Spaces für die Minderheiten und sind, und das ist wahrscheinlich ihre wichtigste Funktion, als Anlaufstelle gegen strukturelle Diskriminierung gedacht. Auch die FINTA Safe Spaces sind eine tragende Rolle, was Diskriminierungsfreiheit innerhalb von Fridays for Future angeht. Und da zählt auch die Taskforce FINTA zu. Am 8. März, dem Internationalen Frauentag und dem Feministischen Kampftag, haben die FINTA-Personen innerhalb von Fridays for Future gestreikt. Das heißt, sie sind den Delhi-Gruppen und auch der Delhi-Konferenz ferngeblieben, um eben auf strukturelle Diskriminierung aufmerksam zu machen. In ihrer Gründungsnachricht der Taskforce erklären und begründen sie ihr Verhalten. Sie sagen, Zitat, wir wollen bewusst gegen patriarchale Strukturen kämpfen, welche unsere Gesellschaft prägen, unser Verhalten reflektieren und dadurch Veränderungen bewirken. Sie beenden ihre Gründungsnachricht mit einem Zitat von Margarete Stokowski. Wir werden Forderungen stellen, die wir nie zuvor gewagt hätten zu stellen. Und wir werden dabei nicht Bitte sagen, denn man sagt gar nicht Bitte bei Revolutionen. Man sagt nur Danke zu denen, die mitgekämpft haben. Nach den rassistischen Morden in Hanau am 19. Februar 2020 wurde nochmals die Gefahr von rechts aufgezeigt und im Zuge dessen auch die strukturelle Diskriminierung von Menschen mit Migrationshintergrund innerhalb der Bewegung viel, viel stärker diskutiert. Als selbstorganisiertes Forum von und für diskriminierte Menschen aufgrund eines Migrationshintergrundes hat sich innerhalb von Fridays for Future die Migrantifa gegründet. Zusammengefasst können wir also sagen, Fridays for Future ist noch lange nicht am Ziel, was Diskriminierungsfreiheit angeht, aber mit vereinter Kraft auf dem Weg. Ja, das war der Beitrag von Fridays for Future und wir würden, weil das Thema sich so ein bisschen anschließt, jetzt den Beitrag vom Autonomen Feministischen Referat hören, weil es da eben auch um feministische Punkte geht und LGBTIQ-Themen. Wir sind vom Autonomen Feministischen Referat der Uni Oldenburg. Wir veranstalten verschiedene queerfeministische Workshops und Vorträge und fördern FLINT-Studierende und verschiedene feministische Projekte. Unser Beitrag handelt von sexualisierter, häuslicher und psychischer Gewalt. Wir wollen damit Themen ansprechen, die immer noch unsichtbar gemacht und tabuisiert werden. Wenn du aber gerade keine Kraft und Energie hast, dich damit zu beschäftigen, dann hör auf dich. Wann du dich damit auseinandersetzen willst, entscheidest du. Es gibt in Oldenburg mehrere Stellen, an die du dich wenden kannst, wenn du Unterstützung brauchst. Aufgrund der aktuellen Lage kannst du die meisten gerade nur über E-Mail oder das Telefon erreichen. Es gibt Wildwasser, die Fachberatungsstelle gegen sexualisierte Gewalt an Mädchen und Frauen. Es gibt an der Uni Oldenburg für Studierende und MitarbeiterInnen die Beratungsstelle Kontakt. Für Frauen und Kinder, die von körperlicher, psychischer und oder sexualisierter Gewalt betroffen sind, gibt es zudem das autonome Frauenhaus, das ihr Tag und Nacht erreicht. Auch kannst du dich bei BIS, der Beratungs- und Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt, melden. Diese beraten Frauen und Männer, die in ihrer Partnerschaft Gewalt erleben. Für gewaltbetroffene Migrantinnen und geflüchtete Frauen gibt es die Beratungsstelle Olena. Nach einer Gewalttat kannst du dich zur Beweissicherung an das Netzwerk Pro Beweis im Klinikum Oldenburg in der Gynäkologie oder der chirurgischen Ambulanz über die Zentrale melden. Diese führen eine vertrauliche Befund- und Spurensicherung durch, unabhängig davon, ob du eine Anzeige machen willst oder nicht. Wenn du rechtliche Schritte gegen TäterInnen einlegen willst, kannst du dich an den Weißen Ring wenden. Allgemein gibt es das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen. Für queere Personen und Transpersonen, die Unterstützung brauchen, gibt es Rat und Tat und Transrecht e.V. Alle Kontakte zu den Beratungsstellen findet ihr auf den Social-Media-Kanälen des FemRefs. Unser Beitrag ist in zwei Teile gegliedert. Im ersten Teil versuchen wir uns an einer gesellschaftlichen Bestandsaufnahme und einer Kritik am aktuellen Stand ohne den Anspruch auf Vollständigkeit. Der zweite Teil beschäftigt sich mit dem Umgang mit sexualisierter Gewalt in der linken Szene und versucht, Wege zu finden, aus der eigenen Betroffenheit auszubrechen und sich zu empowern. Wir haben uns entschieden, den TäterInnenbegriff zu gendern. Um Gewalt in Familien- und Beziehungskontexten zu thematisieren, haben wir uns entschieden, deutlich zu machen, dass nicht nur Cis-Männer Täter sind, genauso wie Personen jeden Geschlechts von häuslicher Gewalt betroffen sein können. Trotzdem ist es uns wichtig zu sagen, dass mit etwa 90% der Taten der größte Teil häuslicher und sexualisierter Gewalt von Cis-Männern ausgeht. Wir sprechen außerdem von sexualisierter Gewalt und nicht von sexueller Gewalt, da es um eine sexualisierte Form von Machtmissbrauch und nicht um sexuelle Handlungen geht. Seit Beginn der Corona-Pandemie ist ein großer Aufruf der Solidarität entstanden. Bleibt zu Hause. Schützt diejenigen, die besonders von dem Virus betroffen sein könnten. Doch mit der Solidarität ist das nicht so einfach. Mehr noch, fast perfide. Nicht für alle ist zu Hause ein sicherer Ort und nicht alle haben ein Zuhause. Seit Corona gibt es einen rapiden Anstieg von häuslicher Gewalt. Rückzugsorte wie Schule, Arbeitsplatz, Freundinnen und Verwandtschaftsbesuche fallen weg. Stress und psychische Belastungen steigen allgemein. Finanzielle Sorgen, weil man den Job verloren hat und die Miete für die Wohnung nicht gezahlt werden kann. Kinder, die Beschäftigung brauchen. Nichts davon kann und sollte Gewalt legitimieren. Es sind aber oft Faktoren, die gewaltvolles Verhalten begünstigen. Niedrig bezahlte Jobs gehen verloren. Viele FLINT-Personen arbeiten in prekären Verhältnissen, viele auch in Pflegeberufen. Unter diesen Umständen ist eine Trennung von TäterInnen meist keine Option. Vor allem dann, wenn Betroffene in einem finanziellen Abhängigkeitsverhältnis zu den TäterInnen stehen. Wir reden von physischer und psychischer Gewalt. Darunter fällt Gewalt in Beziehungs- und Familienkontexten. Wir versuchen, den Gewaltbegriff weiter zu fassen, als er in der Regel in Statistiken zu zum Beispiel häuslicher Gewalt dargestellt wird. Gewalt gegen intergeschlechtliche Kinder, deren Eltern nicht nötige, vermeintlich korrigierende OPs durchführen lassen, damit ihre Kinder einer binären Geschlechterkategorie entsprechen, fällt für uns ebenfalls unter die Definition geschlechtsspezifische Gewalt. Diskriminierung aufgrund des Geschlechts bis hin zu Femiziden und Suiziden aufgrund von Transfeindlichkeit und Transmisogynie ebenfalls. Oft war und ist es ein guter Ausweg, um fürs Erste aus einer gewaltvollen Situation zu entkommen, spazieren zu gehen und nicht in Konfrontation mit TäterInnen zu sein. Dies ist nun nicht mehr einfach möglich, da Betroffene von Gewalt jetzt auf 24/7 mit TäterInnen auf engstem Raum sind. Ist es extrem schwierig geworden, Hilfe zu holen. Unbemerkt die Nummer des Hilfetelefons zu wählen, wenn TäterInnen in der Wohnung sind, ist fast unmöglich. In Frankreich ist die Zahl der Anrufe beim Hilfetelefon von 400 am Tag auf 100 am Tag gesunken. Das bedeutet nicht, dass die Zahl der Übergriffe zurückgegangen ist. Es bedeutet, dass es für Betroffene schwieriger geworden ist, Unterstützung zu finden. Eine Option für Betroffene von Gewalt können Frauenhäuser sein. Doch diese waren schon vor der Krise überlastet und unterfinanziert. Jetzt, durch die Corona-Pandemie, hat sich die Situation in den Frauenhäusern durch den erhöhten Bedarf an Sicherheit und Schutz noch weiter verschärft. Zudem gibt es viele Lücken, die Frauenhäuser und andere Unterstützungs- und Beratungsangebote oft nicht schließen können und sie somit für viele Personen nicht als Anlaufpunkt in Frage kommen. Für Menschen mit Behinderungen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind, ist es schwieriger, an Unterstützung zu kommen. Sie werden bei Behörden oft weniger ernst genommen und Frauenhäuser und Hilfetelefone sind meist nicht barrierearm genug. Auch für Geflüchtete, MigrantInnen und Menschen ohne Papiere kann es sogar gefährlich sein, bei patriarchaler Gewalt nach Unterstützung zu suchen. Viele von ihnen befinden sich durch Kurz- und Zeitarbeitsverhältnisse in besonders prekären Lagen. Frauenhäuser können Personen ohne Papiere oft nicht aufnehmen, da sie meist auf staatliche finanzielle Mittel angewiesen sind. Wenn sie bei staatlichen Institutionen wie beispielsweise der Polizei Unterstützung suchen, stoßen sie oft auf sprachliche Barrieren und nicht wenigen von ihnen droht eine Abschiebung. Eine weitere Lücke sind die Unterstützungsmöglichkeiten für trans-, inter- und nichtbinäre Personen. Unsere Gesellschaft ist von Zweigeschlechtlichkeit geprägt. Angebote richten sich häufig nur an Cis-Frauen, manchmal noch an Cis-Männer. Aber die Bedürfnisse, die Personen anderer Geschlechtsidentitäten in einem Unterstützungs- und Beratungsprozess haben, werden nicht gesehen oder bewusst ignoriert. Die Hürde, sich Unterstützung zu holen, ist noch viel größer, wenn nicht klar ist, ob die eigene Lebensrealität gesehen und beachtet wird. Und selbst wenn trans-, inter- und nichtbinäre Personen in Frauenhäusern aufgenommen werden, kann ein Schutzraum vor weiterer Gewalt kaum sichergestellt werden, weil es auf struktureller und individueller Ebene zu trans- und queerfeindlicher Gewalt kommen kann. Auch für Kinder ist die Situation problematischer geworden. Gewalt zu Hause ist für viele Kinder leider immer noch Alltag. Momentan sind jedoch fast alle Zufluchtsorte nicht mehr erreichbar. So ist es für viele Kinder nicht möglich, die Unterstützung zu bekommen, die sie jetzt bräuchten. Für viele queere Kinder und Kinder, die aus anderen Gründen ihren Eltern gegenüber nicht so sein können, wie sie eigentlich sind, bedeutet Zeit zu Hause oft auch Zeit, in der sie sich verstecken müssen und eingeschränkt sind. Intergeschlechtliche Kinder erfahren häufig von Geburt an durch ihre Eltern Gewalt. Durch OPs ohne ihr Einverständnis werden sie von klein auf in zweigeschlechtliche Kategorien gezwungen. Eltern treffen eine bewusste Entscheidung, ihren Kindern dauerhaften Schaden zuzufügen. Sie sind häufig auf die, Na- Sie sind häufig für die Nachsorge verantwortlich, die ebenso gewaltsam ist wie die OPs an sich. Wegen dem Bedürfnis der Eltern, ihre Kinder einem der binären Geschlechter zuzuordnen, tragen viele Interpersonen dauerhafte körperliche und psychische Schäden davon. Es müssen also mehr barrierearme Anlauf- und Beratungsstellen geschaffen und finanziert werden. Es müssen Schutzräume für von Gewalt betroffene Queere und Transpersonen geschaffen werden. Es muss Schutzräume für von Rassismus betroffene FLNT-Personen geben. Schon bestehende Angebote müssen ausgebaut, sensibilisiert und an weitere Bedürfnisse angepasst werden. Es müssen kontaktlose Beratungsmöglichkeiten geschaffen werden, damit alle, die darauf angewiesen sind, die Unterstützung und Sicherheit bekommen, die sie benötigen. Es muss Aufklärungs- und Informationsangebote geben. Das heißt auch, dass Aufklärungsunterricht in Schulen flächendeckend weitergebracht und inklusiver werden muss. Es darf nicht passieren, dass jetzt, wie zum Beispiel in Polen, versucht wird, Fortschritte wieder rückgängig zu machen oder gar noch restriktivere Gesetze erlassen werden. Vermeintlich korrigierende OPs an intergeschlechtlichen Kindern müssen sofort verboten werden. Durchgeführt unter dem Vorwand, die Kinder damit vor Diskriminierung zu schützen, wird damit das Gegenteil erreicht. Intergeschlechtliche Kinder werden durch gesellschaftliche Aufklärungsarbeit und Anerkennung geschützt. Schutz kann nur flächendeckende Bildungs- und Antidiskriminierungsarbeit bieten. Der Staat versucht, die Probleme unserer Gesellschaft zu individualisieren. Es wird ein Bild gezeichnet, das TäterInnen als triebgesteuert und psychisch krank darstellt und sie so ihrer Verantwortung entzieht. Die eigentlichen Motive für geschlechtsspezifische Gewalt sind Machtdemonstration und Hass. Es sind jedoch nicht nur einzelne TäterInnen, die Gewalt ausüben, das Problem. Es ist vor allem ein strukturelles Problem, was dahinter steckt. In wenigen Fällen kommt es überhaupt zu einer Anzeige und nur eine geringe Prozentzahl der Anzeigen führt überhaupt zu einer Verurteilung. Betroffenen wird nicht geglaubt. Mit dem Vorwurf, sich nicht gewehrt zu haben oder sich vermeintlich falsch verhalten zu haben, wird ihnen die Schuld an Übergriffen gegeben. Sie werden in eine Beweispflicht gedrängt. Häufig steht Aussage gegen Aussage und ein Urteil wird nicht im Interesse der Betroffenen gefällt, sondern meistens im Interesse der TäterInnen. Mit diesem Bewusstsein, dass der Staat kein Interesse daran hat, das Problem auf einer strukturellen Ebene anzugehen, müssen wir nach neuen Lösungswegen suchen. Es stellt sich also die Frage, wie gute Unterstützungsarbeit für Betroffene aussehen kann. Um gute Betroffenenunterstützung zu leisten, muss eine parteiliche Position eingenommen werden, mit dem Bewusstsein, dass Betroffene niemals für die erlebte Gewalt verantwortlich sind. Es sind die TäterInnen, die zur Verantwortung gezogen werden müssen. Es muss klar sein, es gibt keine Einzelfälle. Forderungen von Betroffenen müssen ernst genommen werden. Mit dem Bewusstsein, dass Polizei, Justiz und Staat unseren Ansprüchen nicht gerecht werden können und wir daher selbst Verantwortung übernehmen müssen, müssen wir auch Wege finden, mit geschlechtsspezifischer Gewalt in linken Kontexten umzugehen und diese zu thematisieren, und zwar alle, nicht nur die Betroffenen. In schwarzen Communities in den USA wurden Wege entwickelt, um innerhalb der Communities übergriffiges Verhalten zu thematisieren und zu bearbeiten, ohne auf rassistische staatliche Strukturen angewiesen zu sein. Die so entstandenen Konzepte der transformativen Gerechtigkeit und Community Accountability, also Verantwortungsübernahme in der eigenen Community, sind dafür gedacht, über das Justizsystem hinaus Wege zu finden, Übergriffigkeiten zu bearbeiten. Es geht darum, nachhaltige Strategien zu entwickeln, um gewaltvolles Verhalten zu adressieren, Verantwortung für eigenes Verhalten zu übernehmen und das Verhalten zu ändern. Es geht um eine Veränderung der politischen Zustände. Es geht darum, Strukturen zu schaffen, die Sicherheit und Unterstützung für Betroffene bieten können, aber auch Unterdrückung und Machtstrukturen bekämpfen. Diese Ansätze versuchen, im Gegensatz zu strafenden Systemen, Verhaltensänderungen herbeizuführen und sich aktiv mit den Gründen für Gewalt auseinanderzusetzen und diese zu bekämpfen. Die einzigen Konsequenzen, die wenigsten TäterInnen erfahren, erfahren sie, wenn überhaupt, durch die Justiz und Strafe. Wir müssen in linken feministischen Kreisen anfangen, TäterInnen zur Verantwortung zu ziehen und sie mit ihrem Verhalten zu konfrontieren. Oder, um es mit den Worten des Transformative Justice Kollektivs Berlin zu sagen, there's no justice, there's just us. Es gibt keine Gerechtigkeit, es gibt nur uns. Der folgende Beitrag handelt von sexualisierter Gewalt in linken Szene-Kontexten. Wir haben uns dazu entschieden, den Täterbegriff nicht zu gendern, da in 90% der Fälle der Täter ein Cis-Mann ist. Wir wollen dennoch darauf aufmerksam machen, dass auch in linken Räumen Personen von Gewalt betroffen sind, die von Cis-Frauen ausgeht. Ebenso sind nicht alle Betroffenen cis-weiblich. Trans-, inter- und nicht-binäre Personen erleben in sogenannten Safer Spaces immer noch strukturelle Diskriminierung, oft auch in feministischen Kontexten. Anfeindungen, Zwangsoutings, die Infragestellung des Geschlechts und andere Formen von Trans- und Queerfeindlichkeit sind Teil des Problems und müssen schärfstens verurteilt werden. Linke Szene-Kontexte bieten darüber immer noch ein sehr einheitliches Bild von Männlichkeit. Mackertum bleibt viel zu oft unkommentiert und wird nicht selten unterstützt, bestärkt und gefeiert. Auch wir sind nicht frei von patriarchalen Machtstrukturen. Gewalt ist ein strukturelles Problem. So werden auch in linken Räumen immer wieder Fälle bekannt. Wie zuletzt auf dem linksalternativen Festival Monis Rache. In den Jahren 2016 und 2018 installierte ein Mitarbeiter eine Kamera in einem der Dixie-Klos auf dem Gelände, verbreitete die Aufnahmen auf der Pornoseite X-Hamster und verdiente durch den Verkauf ca. 7.400 Euro. Auf X-Hamster, der meistbesuchten Pornoseite Deutschlands, werden täglich 100.000-fach heimliche Filmaufnahmen hochgeladen, die Frauen, oft Minderjährige, meist voll erkennbar in Umkleidekabinen, Duschen oder Toiletten zeigen. Die Täter fühlen sich online sicher und feiern sich gegenseitig in den Kommentarspalten. Die BetreiberInnen der Seite verweisen in ihrem Statement auf die Einwilligung aller Beteiligten. Was in den folgenden Monaten unter dem Deckmantel Porno diskutiert wird, ist schlichtweg eine Form von sexualisierter Gewalt und eine Ausübung von Macht. Der Umgang mit dem Täter offenbart ein weiteres Mal die Unfähigkeit von linken Strukturen mit sexualisierten Übergriffen in den eigenen Reihen umzugehen. Die Journalistin Patricia Schlosser leitete die Reportage rund um die Vorfälle auf dem Festival und war maßgeblich an der Identifizierung des Täters beteiligt. Nachdem sie mit der Festivalorganisation erstmals im Oktober 2019 in Kontakt trat, entschieden sich die VeranstalterInnen, später bekannt als Erstkenntnisgruppe, gegen eine Anzeige und informierten die restlichen Mitglieder der Festivalorganisation nicht über die Videos. Der Großteil der Crew von Monis Rache erfuhr ebenso wie der Rest der potenziell Betroffenen und FestivalbesucherInnen erst durch die Veröffentlichung der Reportage im Januar von den Aufnahmen. Mehrere Monate wohnte der Täter weiter in einem Hausprojekt in Leipzig. Zwei seiner MitbewohnerInnen waren ebenfalls Teil des Orga-Teams von Monis Rache und wussten bereits seit September über die Taten Bescheid, informierten jedoch nicht die anderen BewohnerInnen. Ohne Unterstützung von den eigenen Strukturen ist es für Betroffene auch meist keine Möglichkeit, Anzeige gegen den Täter zu erstatten. So oft werden Sexualstraftaten bagatellisiert und Betroffene werden in einem Verfahren immer wieder in erniedrigende Situationen gebracht oder gar retraumatisiert. Nicht selten wird ihnen von Seiten der Polizei eine Mitschuld an den Vorfällen vorgeworfen oder ihnen wird schlichtweg nicht geglaubt. Von der Erstkenntnisgruppe wurde versucht, mit dem Konzept der transformativen Gerechtigkeit zu arbeiten und den Täter dazu zu bringen, sein Verhalten zu ändern. Allerdings wurde einer der absoluten Grundsätze, nämlich dass die Selbstbestimmung und der Schutz der Betroffenen an vorderster Stelle stehen müsse, missachtet. Betroffene wurden nicht informiert und hatten keine Möglichkeit zur Mitsprache. So wurde lediglich der Täter geschützt. Transformative Prozesse müssen TäterInnen konfrontieren und nicht schützen. Transparenz und Parteilichkeit den Betroffenen gegenüber ist Voraussetzung dafür, dass ein solcher Prozess überhaupt begonnen werden kann. Was in diesem Fall nicht erfüllt war, da Betroffene gar nicht von den Vorfällen wussten, da sie nicht informiert wurden und die Erstkenntnisgruppe Informationen zurückgehalten hat. An dem eigenen feministischen Anspruch scheitern. Monis Rache ist kein Phänomen und schon lange kein Einzelfall. Durch anonymisierte E-Mails erfuhren die BetreiberInnen des Festivals Fusion im Januar, dass im vergangenen Jahr FLINT-Personen in den Duschen ohne ihr Einverständnis gefilmt und das Material anschließend online gestellt wurde. Erst eine Woche vor dem Bekanntwerden der Vorfälle bei Monis Rache hatte bei einem Konzert der Gruppe HGIT in dem Kulturzentrum Coney Island in Leipzig ein männliches Mitglied der Gruppe eine Besucherin auf der Bühne vergewaltigt. Im Frühjahr 2019 wurden auch im Alhambra-Umfeld mehrere Fälle von sexualisierten Übergriffen bekannt. Das ist jetzt etwa ein Jahr her. Ich würde gern behaupten, dass seitdem viel passiert ist, aber let's face facts. Eine politische Szene mit emanzipatorischem Anspruch wird diesem kaum gerecht, wenn die patriarchalen Strukturen in den eigenen Reihen reproduziert werden. Wir sind nicht frei von äußeren Einflüssen und Machtstrukturen. Hier sind nicht alle gleich. Wir haben ein Problem. Denn solange wir uns als antisexistisch labeln, ohne dieses Label mit Inhalten zu füllen, bleiben wir, wo wir sind, im sexistischen Normalzustand. Solange wir glauben, wir seien zu links, feministisch, emanzipiert für derlei Vorfälle, haben Betroffene Angst, sich mitzuteilen. Solange du Beweise forderst, Übergriffe mit Alkohol und Drogen runterspielst, die Augen verschließt, haben Betroffene Angst, sich mitzuteilen. Und Täter machen ungehindert weiter. Auch auf deiner Party, deinem Konzert, in deiner Gruppe und in deinem Freundinnenkreis sind Personen betroffen von sexualisierter Gewalt. Auch in deinem Umfeld gibt es Täter. Antisexismus muss praktisch werden. Deswegen fordern wir gemeinsam sichere Räume, on und offline. Sexualisierte Übergriffe in linken Kontexten sichtbar machen und bekämpfen. Täter zur Verantwortung ziehen. Wir sind eine unabhängige Gruppe von Betroffenen und UnterstützerInnen. Wir wollen erzählen, was uns passiert ist. Und wir wollen endlich, dass ihr uns zuhört. Denn was bringt noch ein Redebeitrag darüber, dass wir als AkteurInnen einer Szene mit emanzipatorischem Anspruch unsere Werte mit Inhalt füllen müssen, wenn trotz allem FLINT-Personen sexualisierte Gewalt erleben, übergangen, gesilenced werden und Täter strukturell geschützt werden? Bei all dem, aber das hier ist doch ein Safe Space und gibt's nicht, kann der Redebeitrag noch so gut geschrieben sein. Es bleiben doch immer dieselben unreflektierten Cis-Macker, die mitlaufen, um sich ihre Szene-Credibility abzuholen. Wenn du dich als Teil dieser jener linken Szene verstehst, dich in antifaschistischen Strukturen bewegst, im autonomen Zentrum aktiv bist etc. und in diesem Kontext sexualisierte Gewalt, übergriffiges Verhalten und oder sexistische Kackscheiße erlebt hast, dann schreib uns an wetakebacktheScene@gmail.com oder fülle online den anonymisierten Fragebogen aus. Auch wenn wir vermutlich in diesem Jahr nicht auf die Straße können, lasst uns gemeinsam laut sein. Zur Vernetzung, zum Austausch, gemeinsam aktiv werden und entgegen dem Gefühl der Isolation, den ein Übergriff so oft zurücklässt. Sie wollten uns lange genug nicht zuhören, nicht wahrhaben, dass die Täter unter uns sind. Wir wollen auf Papier bringen, was schon zu lange unsichtbar ist. Wir sind hier und wir sind viele. Aus unserer Verletzung wird Wut, aus unserer Angst Solidarität. Gemeinsam nehmen wir Rache am Patriarchat. Kein Täterschutz, auch nicht und erst recht nicht bei Tätern aus den eigenen Strukturen. Wir wissen selbst noch nicht genau, wohin die Reise geht, da wir am Anfang eines hoffentlich großen Projektes stehen. Aber wir hoffen, dass wir viele von euch erreichen. Die Texte aus der Umfrage sowie die, die wir per Mail erhalten, werden voraussichtlich im Spätsommer auf takebacktheScene.wordpress.com veröffentlicht, wenn ihr das möchtet. Der Fragebogen beinhaltet circa 3 Fragen. Ihr müsst nicht alle beantworten, um teilzunehmen. Wenn ihr uns eure Erfahrungen über den Fragebogen mitteilt, könnt ihr außerdem noch einmal explizit angeben, ob und wie ihr, anonymisiert oder nicht, veröffentlicht werden wollt. Den Link dazu findet ihr auf unserem Blog. Die Beiträge, die uns in den kommenden 3 Monaten erreichen, werden außerdem in einem Beitrag in der Kolumne des Autonomen Feministischen Referats Oldenburg herausgebracht. Je nachdem, wie viele Nachrichten uns erreichen, ist außerdem der Plan, ein Zine zu gestalten. Wenn ihr weitere Fragen oder Anregungen habt, schreibt uns eine Mail oder eine Nachricht bei Instagram @takebacktheScene. Because if you're tired of hearing our stories, imagine how tired we are of living them. Das war der Beitrag von dem Autonomen Feministischen Referat. Und welcher Beitrag kommt jetzt? Jetzt kommt ein Beitrag aus antifaschistischer Seite über rechte Gewalt. Liebe Genossinnen, da die Corona-Krise den Fokus öffentlicher Berichterstattung beinahe vollkommen für sich vereinnahmt, soll in diesem Beitrag auf die dadurch vernachlässigten Machenschaften faschistischer AkteurInnen aufmerksam gemacht werden. Dabei kann längst nicht jeder Aspekt rechtsextremer Aktivität in Deutschland genannt werden, denn die Fülle und Regelmäßigkeit rassistischer, antisemitischer und antiziganistischer Übergriffe in Deutschland nimmt wegen der globalen Pandemie nicht ab. Sie kann nur leichter ignoriert werden. Ob auf Hygienedemos in Oldenburg NS-Vergleiche fallen, Prepper-Netzwerke angesichts der Krise aufrüsten oder die Rechte in Bremerhaven aufmarschiert, all das darf nicht einfach in der von Corona übersättigten Berichterstattung untergehen. Zuvor deshalb nochmal der Hinweis für persönlich betroffene und traumatisierte Menschen, dass es in diesem Beitrag um rassistische und antisemitische Gewalt geht. Am 7. April 2020 wird in Celle der 15-jährige Arkan Hussein Kalaf von einem 29-jährigen deutschen Nazi ermordet. Wie auch bei den Morden in Hanau, bei dem ein Deutscher bereits im Februar 9 Menschen in Shisha-Bars erschoss, wurde der rassistische Hintergrund der Tat schnell vergessen, verharmlost oder geleugnet und die Tat an sich bereits kurze Zeit später in der bürgerlichen Öffentlichkeit nicht mehr erwähnt. In der Corona-Krise setzt sich die deutsche Ignoranz gegenüber rassistischer, sexistischer und antisemitischer Gewalt also offensichtlich fort und spitzt sich angesichts der Krise zu. Gegenüber Themen wie Mundschutzpflicht, Schlangen vor dem örtlichen Discounter oder der großen Frage nach der Versorgung des Landes mit Spargel sind Naziterror, Schließung der deutschen und europäischen Außengrenzen, das Sterben im Mittelmeer, überfüllte Flüchtlingsheime oder der Polizeieinsatz der Bundeswehr im Inneren scheinbar egal. Der grassierende Antisemitismus, der sich nun in auf die Corona-Pandemie zugeschnittenen Verschwörungstheorien wiederfindet, die verheerende Abschottungspolitik der deutschen Regierung und die neoliberalen Panikreaktionen auf die sich anbahnende Produktionskrise bilden derzeit ein Fundament für faschistische Agitation. Die geltenden Kontakt- und Versammlungsbeschränkungen begünstigen leicht ein Gefühl der Ohnmacht und füttern das deutsche Selbstverständnis als Opfer des globalisierten Finanzkapitals. Dass die Gefahr von rechts momentan allerdings ignoriert wird, beweist nicht nur die Gleichgültigkeit gegenüber rechter Gewalt im ganzen Land, sondern auch die Reaktion des Staates auf rechtsextreme Demos und Kundgebungen. Doch gerade jetzt müssen wir aufmerksam die autoritären Entwicklungen im Blick behalten, denn eine kapitalistische Produktionskrise kann faschistischen AkteurInnen als politischer Katalysator für die Verbreitung ihrer Ideologie dienen oder wie es bereits die Gruppe Top Berlin am 2.7.2019 im antifaschistischen Infoblatt schreibt: Zwischen dem offenen Faschismus wie in der Türkei und einem vermeintlich kommoden Reaktionär wie Alexander Gauland liegt manchmal nur eine Wirtschaftskrise. Und auch wenn der AfD durch den verstärkt autoritär auftretenden Staat derzeit scheinbar der Wind aus den Segeln genommen wurde, darf das nicht davon ablenken, dass beispielsweise Björn Höcke für seine Äußerung, er wolle seine KritikerInnen ausschwitzen, keine ernsten Konsequenzen tragen musste und die scheinbare Auflösung des sogenannten Flügels lediglich dazu führte, dass dieser umso stärker in die Partei integriert werden konnte. Die nun von AfD-FunktionärInnen verkündeten Pamphlete, die von der einen geeinten Volkspartei als Wegweiser für deutsche PatriotInnen sprechen, unterstreichen dabei das autoritäre Selbstverständnis der Partei erneut. Ob und wie die AfD von der Pandemie politisches Potenzial ziehen kann, steht also noch auf einem ganz anderen Blatt. Dass sie es genau wie die identitäre Bewegung allerdings mit der wie üblich rassistisch formulierten Globalisierungskritik versuchen, ist kein Wunder. Die Abwendung von grenzüberschreitender Solidarität hin zu Abschottung und der absoluten Fixierung auf das Nationale ist allerdings auch beim deutschen Staat selbst zu beobachten. Die vorgetragene Sorge um Menschenleben gilt für Deutschland offensichtlich vor allem in Bezug auf 100.000 aufwendig zurückgeholte deutsche UrlauberInnen, nicht aber für Schutzsuchende an den europäischen Außengrenzen, die tagtäglich im Leben bedroht sind. Das ums ganze Bündnis kommentiert diesen Zustand am 29. März 2020 so: Weltweit machen die Nationalstaaten wie auch Europa dicht. Nationale Gemeinschaft erscheint plötzlich wieder als die einzig naheliegende, natürliche und plausible. Es gibt einen Rückzug ins Nationale als unideologisch daherkommende Solidaritätserzählung einer erheblich erweiterten Nachbarschaftshilfe. Diese ist aber eigentlich die der objektiven Schicksalsgemeinschaft des StaatsbürgerInnen-Kollektivs. Gut dran ist, wer zufälligerweise eine deutsche Krankenversicherungskarte hat und keine italienische oder spanische. Was sich ebenfalls beobachten lässt, ist, dass die Corona-Krise vor allem auch antisemitische Verschwörungstheorien befeuert, wie die der sogenannten QAnon-Bewegung, die mittlerweile auch in Deutschland unter tätiger Mithilfe von Xavier Naidoo verstärkt verbreitet wird. Dabei handelt es sich um die Annahme, dass die Corona-Pandemie von den Eliten des liberalen Establishments, dem Deep State, erfunden wurde, um die angeblich von Donald Trump veranlasste Aufklärung über vermeintlich stattfindende Ritualmorde an Kindern zu verheimlichen. Carina Burg schreibt in ihrem Artikel Neuigkeiten im Prepperkeller in der Ausgabe 695 von Analyse und Kritik: Die antisemitischen Erzählungen über Ritualmorde an Kindern reichen bis in das 12. Jahrhundert zurück und wurden immer wieder benutzt, um die Verfolgung von Minderheiten, insbesondere von Jüdinnen und Juden, zu rechtfertigen. Dass sich an solchen Verschwörungstheorien ebenfalls der NSU, der Thüringer Heimatschutz sowie Andreas Breivik oder Stefan B., der am Yom Kippur 2019 in Halle einen Anschlag auf die dortige Synagoge ausübte, bedienten, ist kein Zufall, da sie wie viele weitere rechte Verschwörungstheorien auf der Vorstellung eines Rassenkrieges aufbauen und den Zusammenbruch der Gesellschaft im globalen Westen, dem sogenannten Tag X, voraussagen. Für PrepperInnen und andere Verschwörungsgläubige im ganzen Land wird die Corona-Krise also als weiteres Signal gesehen, sich für diesen Tag bereit zu machen, sich zu bewaffnen oder sogar Anschläge auszuüben. Jetzt darf das Treiben von FaschistInnen, die rassistischen Morde in Hanau und Celle, die Glorifizierung nationaler Kollektive und die antisemitischen Verschwörungstheorien nicht unter den Tisch fallen. Im Gegenteil. Die Dokumentation, Analyse und Bekämpfung faschistischer Bestrebungen, das Aufweisen antisemitischer und rassistischer Ideologie sowie die radikale Kritik der deutschen Zustände in Kaltland dürfen jetzt nicht aussetzen. Die fortlaufende Faschisierung von Staat und Gesellschaft dürfen wir nicht hinnehmen und die Einschränkung des öffentlichen Lebens nicht als Pause fürs politische Missverstehen. Wir müssen auf die widersprüchliche, menschenfeindliche Politik Deutschlands und Europa aufmerksam machen und den Faschos keine Pause zugestehen. Gegen jeden Nationalismus, Faschismus und Antisemitismus. Der nächste Beitrag, der folgt, ist vom Klimakollektiv Oldenburg. Die beschäftigen sich auch mit rechten Strukturen und auch mit rechten Strukturen in der Ökoszene, gerade auch Ökofaschisten, gehen sie genauer darauf ein. Des Weiteren gehen sie auf ihre letzten Aktionen ein, die sie die letzten Wochen gemacht haben, und beschäftigen sich auch mit den Themen auf den griechischen Inseln, auf Lesbos, mit dem Lager Moria. Hi, wir sind Sascha, Markus und Anouk vom Klimakollektiv Oldenburg. Das Kollektiv setzt sich mit klimapolitischen Themen auseinander, ist selbst in Aktion unterwegs und unter anderem Teil des 1. Mai-Bündnisses. Wir wollen heute über die Klimabewegung und ihre Protestform sprechen und dabei einen Blick in Vergangenheit und Zukunft werfen. Zuerst haben wir uns dafür gefragt, wie sieht es eigentlich in Zeiten von Corona mit Versammlungsfreiheit aus? Genau, Protest und Widerstand gegen die herrschenden Verhältnisse sind für uns eigentlich sehr wichtig, aber in Zeiten von Corona nur sehr schwer möglich. Es gibt Probleme mit staatlicher Repression. Man könnte teilweise meinen, die Versammlungsfreiheit sei komplett aufgehoben worden. Naja, in der Klimagerechtigkeitsbewegung ist in den letzten Wochen ja auch nicht so super viel passiert. Ich meine, so Winter- und Frühlingsbeginn sind jetzt traditionell nicht die besten Zeiten für große Massenaktionen unter freier Luft. Deshalb legen wir vielleicht einfach mal den Fokus auf Aktionen, an denen wir selber beteiligt waren oder mit denen wir uns zumindest solidarisieren. Da fällt mir zum Beispiel die Massenunterkunft in der Bremer Lindenstraße ein. Da sieht es ja ziemlich übel aus. Im März waren da, ich glaube, so ungefähr 700 Leute auf engstem Raum zusammengefercht. Und mittlerweile ist es so weit gekommen, dass 130 der 370 BewohnerInnen, die jetzt noch vor Ort sind, tatsächlich mit Corona infiziert sind. Es gab da mehrere Aktionen, mehrere Proteste und Aktionen von BewohnerInnen und dem unterstützenden Netzwerk, wo Leute auch Strafanzeigen bekommen haben und eine Einzelperson, glaube ich, sogar Hausverbot für die eigene Unterkunft bekommen hat. Total krass. Ja, was ja auch irgendwie völlig paradox ist, weil sie für ihre Gesundheit demonstrieren, auf die Straße gehen und dadurch Repression erleiden. Und das Argument dagegen ist halt Schutz der Gesundheit, und die Bremer Behörden schaffen es halt nicht, den Bewohner in einen geschützten Raum zu geben, dass sie sich halt in Zeiten von Corona und halt auch sonst, davon mal ganz abgesehen, irgendwie zurückziehen können. Und ja. Und da macht halt voll viel das Bündnis Together We Are Bremen, was viel dazu beiträgt, dass die Situation einfach an die Öffentlichkeit kommt. Und es ist halt ein Bündnis von geflüchteten und nicht geflüchteten Menschen. Und ja, Shoutout. Nochmal viel übler sieht es gerade in den griechischen Lagern aus. Das ist ja auch bekannt, haben viele von gehört. Hier zeigt sich nochmal ganz klar, dass es halt nicht um die Gesundheit von allen geht, sondern nur um die Gesundheit der eigenen Staatsbürger, von Deutschen. Und auch hier wurden Proteste in Oldenburg dagegen und in Deutschland mit massiver Repression beantwortet teilweise. In Oldenburg gibt es ja dieses Leave No One Behind-Bündnis, wo auch das Klimakollektiv beteiligt ist. Und am 19.04. haben wir da eine Aktion geplant und da gab es auch schon wieder ein extremes Hin und Her mit den Behörden. Erst gab es informell eine Absage, nach Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts eine informelle Zusage per Telefon. Dann hat das Innenministerium scheinbar interveniert, womit wir dann weder Verbot noch Genehmigung hatten. Das heißt, auch keine Wege, um rechtlich dagegen vorzugehen. Und am Ende konnte die Aktion dann zum Glück durchgeführt werden, aber auch mit einer begrenzten Teilnehmendenzahl. Auflagen wurden vorher nicht mit uns besprochen, der Schlossplatz wurde abgeriegelt und damit halt die Öffentlichkeitswirksamkeit begrenzt und auch unser Recht auf Versammlungsfreiheit auf jeden Fall massiv eingeschränkt, würde ich jetzt rückblickend sagen. Ja, die vergangenen Wochen sind damit ja so ein bisschen zusammengefasst, aber die Frage ist halt auch, wie können zukünftig Protestformen aussehen und wie können es weitergehen? Wie kann es gelingen, dass auch politischer Wille entsteht, der Klimakrise mit radikalen Maßnahmen zu begegnen? Genau, für die Klimabewegung ist das eine Riesenherausforderung. Das mediale Echo richtet sich mit großen Augen auf Corona. Es ist aber gerade jetzt auch ziemlich wichtig, den Klimadiskurs aufrechtzuerhalten. Und es ist nicht möglich, mit den für uns so gewohnten Mitteln Streiks und Massenproteste auf die Straßen zu bringen, um öffentliche Aufmerksamkeit zu generieren. Ja, das muss jetzt halt alles online stattfinden irgendwie. Und also es gibt ja die Möglichkeit, das Internet mit Bildern und Proteststatements zu fluten oder bestimmte Hashtags zu posten und zu versuchen, die dann in die Trends zu kriegen und damit dann auch Themen in gewissen digitalen Räumen sichtbar zu machen. Ich frage mich da immer nur, wer damit wirklich erreicht wird und ob es nicht eigentlich doch in der eigenen Bubble bleibt und so sich, also dass damit quasi kein tatsächlicher Druck auf politische EntscheidungsträgerInnen ausgeübt werden kann. Genau, das ist eine Frage, die ich mir stelle. Ja, ist, glaube ich, auch eine sehr berechtigte Frage. Wir könnten ja auch mal uns unterschiedliche Aktionsformen angucken. Es gab ja bereits unterschiedliche Aktionsformen von AkteurInnen aus verschiedenen Bereichen, die gezeigt haben, dass Protest auch in dieser Krise möglich ist. Mir fällt da zum Beispiel die Kampagne Hashtag Besetzen ein, die war so im März und das war, glaube ich, hieß Housing Action Day und da wurden halt Wohnungen besetzt, um irgendwie erstmal auf die prekäre Wohnsituation von geflüchteten und auch wohnungslosen Menschen aufmerksam zu machen und dadurch halt auch einen Raum zu bieten, wo Menschen unterkommen können, weil zum Beispiel gibt es ja, also ich habe da viel aus Berlin mitbekommen und da gibt es ja auch unfassbar viele Airbnb-Wohnungen, die einfach jetzt komplett leer stehen. Ja, in Köln gab es da auch Aktionen auf jeden Fall. Und genau, da wohnen jetzt auch wohnungslose Menschen in den besetzten Häusern. Ja, auch viel zu beachten ist natürlich die Kampagne Leave No One Behind, die vor allem von der Seebrücke ausgeht, aber an der wir uns beteiligen, wie wir vorhin ja schon erklärt haben. Da waren die letzten beiden Aktionstage, der 5.4. und der 19.4. mit verschiedensten kreativen Aktionen online und offline. Das wird auch auf jeden Fall noch weitergehen. Und sonst, ja, eigentlich das, was wir schon gesagt haben, also auf jeden Fall auch der Protest der Anwohner in der Lindenstraße Ende März, im April nochmal, also genau Anfang April, Mitte April. Und ich denke, es bleibt abzuwarten, was da noch kommt. Also die Leute von Together We Are Bremen sind da ja auf jeden Fall ziemlich aktiv. Ja, aber was gab es denn noch so im klimapolitischen Bereich? Fällt euch da noch was ein? Naja, am 24.04. war ja der globale Klimastreik geplant von Fridays for Future. Der wurde jetzt auch online durchgeführt. Und da haben sie zum Beispiel versucht, vom Bundestag haben sie unfassbar viele Schilder hingelegt, um darauf aufmerksam zu machen. Und ich glaube, das ist halt auch irgendwie eine gute Strategie, irgendwie doch im öffentlichen Raum zu arbeiten und nicht nur online, wenn man einfach Statements, irgendwie Banner oder Plakate im öffentlichen Raum aufhängt, um noch mehr Menschen zu erreichen als nur die, die online einschalten. Ja, und in Oldenburg gab es ja auch noch eine Kundgebung am letzten Freitag jetzt. Mit 40 Menschen, ja. Sogar, glaube ich, auf dem Schlossplatz. Ziemlich cool. Das sind aber generell so nur einige Beispiele, die in den letzten Tagen passiert sind und die letzten Monate soll das nicht aufhören. Es sind weitere Online-Protestformen geplant, die man sich, vielleicht noch Sachen, die man sich ausdenken kann. Worauf wir uns natürlich ganz besonders freuen, ist die Ende-Gelände-Aktion, die wieder stattfinden soll am 27. September im Rheinischen Braunkohlerevier. Das ist ja noch eine ganze Weile hin und wir hoffen, dass die Situation dann inzwischen so ist, dass man da wieder eine Großaktion durchführen kann. Aber bei vielen anderen Sachen steht noch gar nicht fest, ob stattfinden können. So die Colonize, Free the Soil und andere Bündnisse, an denen wir uns auch beteiligen. Welche Möglichkeiten gibt es denn da, sich weiterhin zu informieren? Also es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten natürlich. Einmal ist die beste Adresse natürlich die lokale Ortsgruppe, die Menschen ansprechen können. Also zum Beispiel das Klimakollektiv in Oldenburg. Also gerne ansprechen oder sogar Teil werden. Dann gibt es ja verschiedene Social-Media-Accounts von Ende Gelände, von den jeweiligen Ortsgruppen, Fridays for Future, der Seebrücke, auch dem Klimakollektiv Oldenburg. Und unabhängig von Aktionen, um sich einfach weiter mit dem Thema Klimagerechtigkeit auseinanderzusetzen, auch in der Corona-Krise, ist eine Empfehlung auf jeden Fall der Ende Gelände-Podcast, wo verschiedene Themen diskutiert werden, wie Klimagerechtigkeit und Feminismus, Antirassismus in der Klimabewegung, Rassismus in der Klimabewegung oder was wir von Rojava lernen können. Und es gibt auf jeden Fall auch so Ende-Gelände-Webinare zu verschiedenen Themen jeden Dienstag. Ich habe gerade keinen Überblick, was da so Themen sind. Ich war da letztens noch auf der Website und da hatte ich sowas gelesen wie Klimaaktivismus in Osteuropa, Skillshares zu Pressearbeit und Moderation. Also ich glaube, da gibt es richtig coole Sachen, wo man sich jetzt vielleicht auch nochmal in der Online-Situation Skills aneignen kann, die man dann, wenn es wieder möglich ist, sich mit mehr Menschen zu treffen, teilen und nutzen kann. Ziemlich spannend. Ja, man sieht immer wieder, wenn man will, kann man auf jeden Fall weiter aktiv bleiben oder es werden und sich Bündnissen anschließen, das Ganze irgendwie online supporten. Der Kampf um die Klimagerechtigkeit geht gerade jetzt in Zeiten von Corona auch weiter. Aber hey, wartet. Hört ihr das? China hat das Virus als Antwort auf ihre klimafeindliche Politik bekommen. Das Coronavirus hilft uns, die Klimaziele zu erreichen. In Venedig schwimmen wieder Delfine in den Gewässern. Mother Earth is healing. Corona ist die Impfung gegen das Virus Mensch. Nie war der Himmel über China klarer als jetzt. Das Coronavirus rettet unsere Erde. Humans are the virus. Corona is the cure. Was ist das? Ja, krass. Okay, es war jetzt gar nicht so geplant, das in unserem Podcast aufzunehmen, aber es drängt sich jetzt ein bisschen auf. Ja, jetzt, wo sich alles oder so viel gerade online abspielt, habe ich tatsächlich ziemlich viele solche Aussagen auf Twitter und anderen sozialen Medien gesehen. Also irgendwie so Memes und Videos von klarer Luft und irgendwie Delfinen, die in Venedig rumspringen oder sowas. Und diese Darstellungen finden ziemlich viel Anklang, habe ich das Gefühl. Und leider tatsächlich auch in ziemlich großen Teilen der Ökoszene oder es wird auch viel von so selbsternannten Klimaaktivistis verbreitet. Habt ihr das davon auch schon was mitbekommen? Außer jetzt hier gerade? Ja, ich finde es total absurd. Also es ist irgendwie so ein Ding, während weltweit Gesundheitssysteme kollabieren, 1000 Menschen sterben und sich soziale Ungleichheit deutlicher abbildet und verstärkt, wird das Virus jetzt von Teilen der Öko-Bubble als KlimaretterInnen glorifiziert und als Ausweg aus der Klimakrise gesehen. Diese ganzen Aussagen sind vor allem voller ökofaschistischer und ökorassistischer Tendenzen. Die Verbreitung von Corona wird ja sowieso von unterschiedlichen rassistischen Äußerungen begleitet. Das sieht man ja ganz bekannt offensichtlich an dem Rassismus gegen asiatisch gelesene Menschen, dann aber auch weniger explizierte Formen, wie genau diese Äußerung, die wir gerade gehört haben. Das ist nur deutlich schwerer zu erkennen, reproduziert aber genauso massiv rassistisches Denken. Ja, und das scheint leider ein Teil in der Ökoszene zu sein, wo Menschen dieser Überzeugung nachgehen und nicht weiter diskutiert wird. Also diese Rede, dass der Mensch an sich schlecht ist und den Planeten zerstört und deshalb mal von der Natur eine bildliche Ohrfeige kriegen muss, um zur Vernunft zu kommen. In dieser schematischen Darstellung ist der Ausbruch von Covid-19 ja fast wünschenswert, weil sich die Erde endlich vom vermeintlichen Virusmensch, ich sag mal in Anführungsstrichen, reinigen kann und sich regeneriert. Ja, und damit wird halt im Endeffekt ist der Rückschluss daraus dann halt, dass Massensterben romantisiert und befürwortet wird und halt vor allem der Tod von Menschen, die Risikogruppen angehören, alten Menschen, ja, ökonomisch benachteiligten Personen. Und ich finde, das ist den Betroffenen und ihren Angehörigen gegenüber, aber auch in Bezug auf das überlastete Pflegepersonal, auf die Leute, die wegen Corona einfach krasse Existenzängste haben und auch vielen weiteren Gruppen, die ich jetzt gerade nicht alle aufzählen will, mehr als zynisch, finde ich. Also wir haben ja jetzt von Ökofaschismus gesprochen, oder der Begriff ist auf jeden Fall schon gefallen. Vielleicht können wir noch mal kurz sagen, was wir unter dem Begriff verstehen. Ich kenne den nämlich auch aus diesen Kontexten, wo klimapolitische Forderungen und Proteste von Fridays for Future damit delegitimiert und diffamiert werden. Also dann sind die Aktivistis von Fridays for Future irgendwie die bösen, autoritären ÖkofaschistInnen oder sowas. Und ja, ich würde ganz gerne nochmal klar machen, dass das dieser ein alltagsweltlicher Gebrauch ist, der ziemlich von rechts vereinnahmt wurde und ja was ganz anderes als das, worauf wir uns hier gerade beziehen wollen. Ja, ganz klar. Also ökologisches Denken ist nicht von Grund auf humanistisch, fortschrittlich oder links. Das Volk wird ja auch biologisch definiert und zu einer eigenständigen, schützenswerten Lebensform erklärt. Im ursprünglichen und historischen Sinne meint eigentlich Ökofaschismus, dass es rechte Ideologiefragmente gibt, die mit pseudoökologischen Argumenten und Bestrebungen begründet werden. Antisemitische, nationalistische, sozialdarwinistische, rassistische und autoritäre Positionen werden mit tatsächlichen oder vermeintlichen Anforderungen des Umwelt- und Naturschutzes oder Erkenntnisse der Ökologie legitimiert. Genau, so ein kleiner Theorie-Definitions-Input. Das Ganze ist nämlich auch noch ziemlich eng verbunden mit der NS Blut- und Bodenideologie oder zumindest mit einzelnen Bestandteilen davon. Also diese Konstruktion von so vermeintlich existenten, in Anführungszeichen, Menschenrassen, die mit einem bestimmten natürlichen Habitat verbunden werden, also vermeintlich natürlicher Wohnraum. Und das sind halt so völkische Vorstellungen, die total gefüllt sind mit diesem Gedanken zurück zur Natur, zurück zur Selbstversorgung, autarkes Leben, Heimatschutz, genau, Umweltschutz als Heimatschutz, sowas. Ja, ich finde auch in diesem Ökodiskurs kommt immer wieder das Wort Überbevölkerung, findet sich immer wieder. Und das wird dann darauf bezogen, dass es die wesentliche Ursache für Umweltzerstörung und Klimakrise ist. Und das Schlimme daran ist einfach, dass sie eben, also in dieser ökofaschistischen Bubble eben nicht nur verkürzt und also dass diese Argumentation nicht nur verkürzt und sachlich falsch ist, sondern auch extrem menschenfeindlich und fast immer rassistisch. Ja, Natur zu schützen bedeutet im Rückschluss ja dann, dass die Weltbevölkerung dringend reduziert werden muss. Der zivilisatorische Mensch wird als Fremdkörper wahrgenommen und als Parasit auf dem Planeten dargestellt, von dessen Überfluss sich die Erde befreien muss. Das muss dann durch Naturkatastrophen geschehen oder eben durch Krankheiten und Pandemien wie Corona. Ja, und das Rassistische ist halt, dass es sich nicht auf alle Menschen bezieht, sondern dass diese Überbevölkerungsdebatte eigentlich implizit oft nur den globalen Süden meint oder die Menschen im globalen Süden. Und das knüpft natürlich an offensichtlich rassistische Narrative an, die wir hier jetzt bewusst nicht reproduzieren wollen. Aber genau, es ist einfach klar, wer gemeint ist mit vermeintlicher Überpopulation. Da wird dann so vermittelt, dass die Menschen im globalen Süden dafür verantwortlich sind, weil die Geburtenraten höher sind als in europäischen Ländern oder sowas. Und damit werden dann letztendlich schwarze Menschen und Personen of Color als Gefährdung für den Planeten markiert. Ich denke, da ist der gedankliche Schritt halt nicht mehr weit, dass viele Tote durch Corona oder auch durch andere Epidemien oder Krankheiten aus genau diesen Gruppen, also POC oder schwarze Personen, mit dem Überbevölkerungsargument befürwortet und propagiert werden. Also weil es ja ohnehin zu viele Menschen auf der Welt gibt oder zu viele Menschen in diesen Erdteilen. Daneben gibt es ja noch abgewandelte Sichtweisen in Bezug auf die Überbevölkerung. So der eine oder andere ökologiebewegte sind davon überzeugt, dass neben dem globalen Süden auch der Norden längst überbevölkert ist und das Problem durch Migration nicht weiter verschärft werden solle. Oder dass Migration nach Europa und Nordamerika aus einer Ökosichtweise, so CO2-Ausstoß und so, unterbunden werden solle. Ja, auch Forderungen nach einem sogenannten Einwanderungsstopp, um Überbevölkerung im Norden nicht zu fördern und Bevölkerungszahlen zu kontrollieren, sind halt immer noch solche Ausdrücke, die man hört. Ne, das ist ja wirklich Ökofaschismus pur. Da wird ja davon ausgegangen, dass an einem bestimmten Ort kein Platz für Menschen aus einem anderen Gebiet ist und vermittelt, es sei unnatürlich, wenn Personen ihren ursprünglichen Lebensort verlassen, was halt totaler Quatsch ist, weil wir suchen uns ja auch nicht aus, wo wir geboren werden. Ja, und was mich dabei auch so unfassbar wütend macht, ist, dass ich halt auf Überbevölkerung und den ach so bösen Menschen fokussiert wird, aber halt nie von kapitalistischer Wirtschaftsweise gesprochen wird. Jutta Ditfurth kritisiert hier ganz passend, dass immer wieder die Frage gestellt wird, wie viele Menschen verträgt die Erde oder wie viele Menschen kann die Erde noch aushalten, aber eben nicht, wie viel Kapitalismus die Erde letztendlich erträgt. Und über Überbevölkerung als Hauptursache für die Klimakrise zu sprechen, erscheint mir auch ein bisschen als die einfachste und bequemste Lösung. Ja, bequem ja auch, weil die Fragen vor allem von denen gestellt werden, die von den kapitalistischen Verhältnissen schlechtweg profitieren am Ende. Ja, und also sowas wird ja auch genutzt, um einfach Kritik an kapitalistischen Wirkungsweisen nicht in Vordergrund zu bringen und es einfach schön immer wieder unter den Tisch zu kehren. Das verschleiert ja das eigentliche Problem, unser Wirtschaftssystem. Ja, es wird dann halt über die Menschen im globalen Süden oder den Menschen gesprochen, aber nicht über gesellschaftliche Strukturen oder ein politisches System. Nee, davon ist ja auch nie die Rede, dass das verändert werden soll. So. Ja, und ich glaube, dass es voll wichtig ist, als Klimagerechtigkeitsgruppe auf diese ideologischen Bezüge innerhalb der Bewegung, der wir uns ja zum Teil zugehörig fühlen, hinzuweisen, und da auch ökorassistische bzw. ökofaschistische Argumentationen aufzudecken und für alle sichtbar zu machen. Ja, auf jeden Fall. Also manchmal kommt man da auch noch mit Zahlen und Fakten gegeneinander an. Aber wenn das nichts bringt, dann ist es auf jeden Fall sehr wichtig, auf dem Schirm zu haben, wer diese Positionen vertritt und in Bündnissen auf solche Tendenzen zu achten. Es ist super wichtig, dafür zu sensibilisieren, was Kapitalismusdiskurse reproduzieren und wem sie Nährböden geben. Genau deshalb haben wir uns als Gruppe ja auch für das Thema im Podcast entschieden. Ja, dann würde ich sagen, in diesem Sinne. Nun folgt ein gemeinsamer Beitrag der Seebrücke und der ALSO. Beide beschäftigen sich mit den hygienischen Bedingungen auf Lesbos im Lager Moria und seitens auch der Arbeitsmigration und Ausbeutung der Erntehelfer. Wir sind heute zusammengekommen, um für den 1. Mai Podcast aufzunehmen, und zwar die Seebrücke und ALSO. Ja, wir haben uns gedacht, dass wir uns erstmal kurz vorstellen und ein bisschen was zu unseren jeweiligen Gruppierungen erzählen. Und danach sprechen wir kurz drüber, wo wir Schnittpunkte sehen, und dann kommen wir zu unseren Themen, die uns wichtig sind, und erzählen dazu ein bisschen was. Ja, okay. Ich fange mit der ALSO an. Genau, ich erzähle mal, was wir so machen. Viele werden uns auch schon kennen, weil die ALSO gibt es schon seit 37 Jahren hier in Oldenburg. Wir machen Sozialberatungen in Oldenburg und in den Landkreisen Oldenburg und im Landkreis Vechta. Wir beraten hauptsächlich zu Sozialleistungen, ALG 1, ALG 2, Wohngeld, Kinderzuschlag, Krankenversicherung, Rentenversicherung. Also es kommen sehr viele Leute mit unterschiedlichsten Fragen zu uns, und wir beraten und unterstützen die Leute dabei, wenn sie ja zum Beispiel Leistungen versagt bekommen, Anträge nicht genehmigt werden, wenn sie einfach Orientierung brauchen, wenn sie einen Bescheid nicht verstehen. Wir begleiten Menschen wie Ämter, und ein großer Teil unserer Arbeit ist auch die Übersetzung den Dokumenten und Schreiben, dass wir es einfach klar mit den Leuten deutlich machen, dass das die die Ämter ihm da mitteilen möchten. Und seit Mitte März haben wir eben eine besondere Situation. Klar, die Jobcenter haben die Türen geschlossen und nehmen jetzt noch Anträge an und sind so einen Notmodus gestiegen. Die Zugänge, das heißt Leute, die jetzt Jobcenter-Leistung Hartz IV beantragen und der Corona-Krise, der schwierigen Situation auf dem Arbeitsmarkt, die haben jetzt tatsächlich erleichterte Zugänge. Das heißt, die Vermögensprüfung wird erleichtert zum Beispiel und ein Antrag kann auch telefonisch gestellt werden oder per E-Mail und soll dann auch bearbeitet werden. Das hört sich erstmal positiv an, aber praktisch bekommen wir das mit. Beziehungsweise ist es so, dass für viele Leute der Zugang über das Telefon oder per E-Mail auch außerhalb ihrer Möglichkeiten ist. Und ja, diese Situationen bleiben jetzt eben unsichtbar. Also die Leute können jetzt nicht mehr selbst zum Jobcenter gehen, sondern sie werden eben verwiesen auf das Telefon. Das ist gerade bei Leuten, die jetzt die deutsche Sprache nicht gut sprechen oder ja, einfach nicht die Erfahrung haben, mit dem Telefon, per Telefon zu ihrem Recht zu kommen. Die bleiben einfach unsichtbar und auch die ALSO in ihrer Arbeit ist im Moment eingeschränkt und da können wir den Leuten auch nicht so zur Seite stehen, wie wir das gerne, oder konnten das in den letzten Wochen nicht, wie wir das grundsätzlich gerne machen. Genau, wir sind auch nur per Telefon und per E-Mail erreichbar gewesen und können dann damit auch zu einem großen Teil unsere Ratsuchenden, ja, also denen nicht die Unterstützung zukommen lassen, wie wir das gerne möchten oder wie es eben auch notwendig ist. Und ich finde, die Situation der letzten Wochen spiegelt auch wieder, was grundsätzlich ein Problem ist in unserem mit Hartz IV, mit dem System der Sozialleistung, wie sie in Deutschland organisiert sind, dass eben die Leute, also dass besonders diejenigen, die eben keine Ansprüche haben, denen die Ansprüche verwehrt werden, dass die eben unsichtbar bleiben. Und das wird jetzt nochmal deutlicher, weil es einfach gar keine Öffentlichkeit gibt, in der solche Themen diskutiert werden. Im Moment ist es so, dass viel über Twitter geht, über soziale Medien, über eben die sogenannten die großen Medien. Und da finden einfach diejenigen, also die Prekären, die Ausgeschlossenen von diesem Sozialsystem einfach kaum Berücksichtigung. Und das zeigt einmal mehr, finde ich, dass Hartz IV abgeschafft werden muss, weil das ein System ist, was überhaupt Leute, also sehr viele Leute nicht auffängt und in ihrer Mittellosigkeit zurücklässt. Ja, ich würde vielleicht noch ganz kurz zu ALSO ergänzen, dass wir nicht nur oder keine Beratungsstelle im herkömmlichen Sinne sind. Wir sind, wie wahrscheinlich auch viele schon wissen, eine Selbsthilfeinitiative, also als Selbsthilfeinitiative entstanden und wir verstehen uns eben auch als eine Organisation, die auch politisch sich äußert. Wir möchten gerne gemeinsam mit den Menschen zu uns kommen, aber auch untereinander kämpfen, voneinander lernen und gegen eben Prekarisierung oder auch Ausbeutung kämpfen. Und darin sind wir eben auch lokal als auch bundesweit als auch transnational vernetzt mit verschiedenen Gruppen und sehen eben ja auch die Beratungsarbeit auch als eine Chance zusammenzukommen, zu informieren und auch daraus Dinge zu thematisieren und auch Kämpfe zu entwickeln. Ja, was ich noch hinzufügen will, ist, dass wir seit ungefähr 2015 auch mehrsprachig beraten auf verschiedenen Sprachen, wie zum Beispiel Rumänisch, Arabisch, Farsi, Russisch, Französisch und auch Litauisch, weil wir in langen politischen Diskussionen zu der Einsicht gekommen sind oder festgestellt haben, dass Existenzsicherung und Kampf um soziale Rechte und Prekarität auch ja allen Leuten zugänglich gemacht werden muss oder wir auch mit vielen verschiedenen Leuten auch kämpfen wollen und Sprache da so eine hohe Barriere gewesen war, dass wir mit bestimmten Gruppen in der Gesellschaft kaum in Kontakt gekommen sind. Seitdem hat sich auch sowohl unser Team oder der aktiven Kreis verändert, als auch unser Kontakt mit Ratsuchenden und auch unsere politischen Schwerpunkte. Und das finde ich persönlich auch eine sehr angenehme oder ja für mich auch eine coole Entwicklung in der also Arbeit. Ja. Ja, ich stelle mal kurz die Seebrücke vor. Also uns gibt es noch nicht ganz so lange wie euch. Uns gibt es an sich als Gesamtorganisation, wobei Gesamtorganisation auch vielleicht als zu viel klingt, weil wir sind sehr, sehr dezentral organisiert. Und es gibt in Berlin zwar eine Koordinationsgruppe von ehrenamtlichen Menschen, aber im Großen und Ganzen arbeiten wir sehr autark vor Ort und eben hier auch in Oldenburg. Und die Seebrücke insgesamt deutschlandweit wurde im Juni gegründet und ich glaube hier in Oldenburg irgendwie ein, zwei Monate danach. Genau, Ausgangspunkt war an sich, dass damals im Juni 2018 die Lifeline, also ein Schiff mit 234 Menschen an Bord, die aus der Seenot gerettet wurden, an keinen Hafen andocken wurde. Das war, nachdem sich die ganzen nationalen und EU-weiten Seenotrettungen irgendwie völlig aus der Seenotrettung zurückgezogen hatten. Und es quasi einfach niemanden mehr gab, außer den zivilen, freiwilligen Menschen, die Menschen halt aus dem Wasser gefischt haben und vor dem Ertrinken gerettet haben. Und wie gesagt, das wurde dann nochmal verschärft in 2018, indem diesen Schiffen dann auch noch verweigert wurde, in den Hafen zu kommen. Und es halt einfach in der EU einfach Streit gab, wer die aufnehmen soll und wohin da soll und was weiß ich. Und dabei halt irgendwie völlig vergessen wurde, dass da einfach Menschenleben sind, die menschenwürdig an Land möchten. Und genau, wie gesagt, wir sind dezentral organisiert und hier vor Ort machen wir Aktionen, versuchen Druck auszuüben und haben zum Beispiel auch hier vor Ort erreicht, dass Oldenburg sich zum sicheren Hafen erklärt hat. Da gibt es in Deutschland mittlerweile sogar 138 Städte, die das gemacht haben und die dafür kämpfen bzw. dafür Druck erzeugen, dass halt auf den Ebenen weiter oben das ermöglicht wird, dass Menschen menschenwürdig fliehen können und Menschen auch ankommen hier in Deutschland und auch in Europa allgemein und auch in Europa, dass gerecht verteilt wird. Das sind so unsere Kämpfe und Zielpunkte. Wir hatten ja davor darüber gesprochen, dass ihr euch aktuell von der ALSO mit der sozialen Situation im Umland ziemlich gerade beschäftigt. Wollt ihr kurz was dazu erzählen? Okay, dann fange ich mal an. Ja, also ja, soziale Situation im Umland, beziehungsweise ja auch in Oldenburg. Es ist halt so, dass wir tatsächlich unsere persönliche Beratungstätigkeit stark einschränken mussten und eben hauptsächlich telefonischen oder Mailkontakt angeboten haben. Das war, wie Olaf schon gesagt hat, eine hohe Barriere. Es ist so, dass gerade auch Menschen, die sich auf anderen Sprachen verständigen, außer Deutsch, trotzdem in die ALSO gekommen sind. Es war möglich zu kommunizieren durch ja, gemeinsam Papiere angucken, Bilder und so weiter. Durch diese telefonische Kontaktangebote sind wir tatsächlich auch viel weniger erreichbar geworden. Tatsächlich aber durch die mehrsprachigen Telefonangebote, wurden die Anrufe viel, viel mehr, viel stärker und wir haben von vielen Menschen gehört, die gekündigt wurden und aber dann auch keinen Zugang hatten zu Sozialleistungen, also weder zum Jobcenter noch zum Bundesagentur, um Arbeitslosengeld 1 zu bekommen, da das komplette Verfahren deutschsprachig ist. Und darüber hinaus ist natürlich auch den meisten nicht ein Laptop oder ein Computer und ein Drucker zur Verfügung steht, um die Formulare auszudrucken. Also faktisch erleben wir, dass es für Menschen, die nicht fließend Deutsch sprechen, unheimlich schwierig ist, überhaupt eine soziale Absicherung zu bekommen, was natürlich auch dazu führt, dass Arbeitsbedingungen, die auch gefährlich oder besonders hart sind, mehr auch in Anspruch genommen werden, dass Menschen zur Arbeit gehen weiterhin, obwohl sie krank sind, obwohl es ihnen nicht gut geht, obwohl Sicherheitsabstände nicht eingehalten werden bei der Arbeit, obwohl viel mehr gearbeitet wird, weil durch die Grenzschließung viele Leute, die im Urlaub waren, zum Beispiel nicht zurückgekommen sind in die Betriebe, in die Fleischfabriken, aber auch in der Landwirtschaft. Es gibt Leute, die uns davon berichten, dass sie befürchten, ihre Wohnung zu verlieren, die Angebote für wohnungslose Menschen sind ja auch stark zurückgeschraubt. Und ja, das finde ich, es verstärkt einfach das, was es halt schon vorher war. Dass es auch lokal, aber auch nicht nur lokal, sondern auch bundesweit oder auch europaweit, ist auch eine Arbeitsteilung, die auf rassistischen Kriterien aufgebaut ist, gibt. Und dass darin eben auch Menschen je nach Herkunft und ausländerrechtlichen Status bestimmte Beschränkungen haben oder bestimmte Dinge vorweisen müssen, bestimmten eingeschränkten Zugang zu Sozialleistungen haben und es dazu führt, dass Menschen teilweise schlechte oder ausbeuterische Arbeitsbedingungen in Kauf nehmen müssen oder schlechte Wohnbedingungen und so weiter. Und das betrifft sowohl EU-Migrantinnen als auch sogenannte DrittstaatlerInnen oder Geflüchtete, nur halt eben in unterschiedlichen Maßen, wie gesagt, weil auf unterschiedlichen Art und Weisen, weil eben auch die ausländerrechtlichen Voraussetzungen unterschiedlich sind. Dann, ich weiß nicht, Lina, du hattest ja dich ein bisschen mit der aktuellen Situation auf den griechischen Inseln beschäftigt. Magst du was dazu erzählen? Ja, also die Lage auf den griechischen Inseln ist natürlich eine Katastrophe. Darüber wird ja auch zahlreich in den Medien berichtet. Auf Moria leben etwa so 40.000 Menschen. Darunter sind auch 14.000 Minderjährige. Wenn wir zu den hygienischen Bedingungen gucken, ist es genau dasselbe. Sich dort einfach vor Corona zu schützen, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Ich komme ein bisschen zu der Lage auf Moria. Da leben etwa 40.000 Menschen. Darunter sind 14.000 Minderjährige, Kinder und Jugendliche. Das Lager ist eigentlich nur auf 3.000 Menschen ausgelegt. Das heißt, es ist einfach das Zwölffache überbelegt, was viel zu viel ist. Eine 5- bis 6-köpfige Familie lebt nur auf etwa 3 Quadratmetern zusammen. Es ist die Größe eines Zelts und das ist nicht besonders groß. Die können da einfach keinen Abstand halten. Auch wenn man auf die Wasserversorgung guckt, ist ein einziger Wasserhahn nur für 1.300 Menschen da. Es gibt dort keine Seife, es ist einfach zu eng. Das ist wieder so ein Problem, wo man sich einfach keinen Abstand halten kann zueinander. Auch nur eine Toilette ist etwa für 167 Personen ausgelegt oder eine Dusche für etwa 200 Personen. Das ist der perfekte Nährboden für Verbreitung des Virus. Und wenn sich das einfach da verbreitet und sich immer mehr Menschen anstecken, das wäre einfach eine Katastrophe. Leider wird da nicht drauf geschaut und es wird noch weiterhin ignoriert. Wenn man sich die medizinische Versorgung da anguckt, ist dort die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen ist dort gegeben. Aber sie können auch nicht viel machen, weil die auch nicht ihre Ressourcen und auch nicht sehr viele haben. Sie haben dort nur beim Lagereingang einen Container bereitgestellt, um dort im Notfall Erkrankte zu helfen. Aber es reicht einfach nicht aus. Und die Geflüchteten dort haben, wie wir hier in Deutschland, einfach auch das Recht auf eine medizinische Versorgung. Wie soll man denn sehen, wenn die Menschen einfach kein Zuhause haben, sie können sich nicht zurückziehen, sie haben keinen vernünftigen Zugang zu fließendem Wasser und sie können sich dann einfach nicht schützen. Leider sind die Bedingungen hier überall bekannt, aber es wird weiterhin ignoriert. Ich finde auch die geschichtliche Einordnung krass. Also warum sind die da überhaupt auf diesen griechischen Inseln? Ist es ein Ergebnis der Politik der EU, die mit der Türkei eben dieses Abkommen geschlossen hat, dass die Türkei eben keine Flüchtlinge durchlässt, beziehungsweise die wieder zurücknimmt? Und in dieser Vereinbarung steht halt drin, dass nur die Menschen, die eben quasi auf maximal den Inseln landen, von der Türkei überhaupt zurückgenommen werden. Das heißt, wenn sie auf dem griechischen Festland landen, dann nimmt die Türkei sie nicht zurück. Und das ist der Grund, weswegen die da jetzt auf diesen Inseln eingepfercht werden. Und es ist halt, finde ich, schlimm genug, dass wir mit der Türkei dieses Abkommen haben, also mit einem Autokraten wie Erdogan. Und die Regierung weigert sich auch weiterhin, Bewohner aus Flüchtlingscamps zu evakuieren und holt auch nur 47 unbegleitete Kinder und Jugendliche aktuell aus Lesbos, was einfach viel zu unzureichend ist. Es haben Dutzende, zahlreiche Städte und Bundesländer haben angeboten, Flüchtlinge aufzunehmen, aber es wird weiterhin nicht beabsichtigt. Wir hatten ja so ein bisschen, um unsere beiden Themen ein bisschen zurückzubringen, wurde ja in den Medien sehr viel, beziehungsweise wurde ja auch von Aktivisten immer dieses plakative Bild aufgerufen, dass Spargel versus Geflüchtete, also dass es ja möglich ist, Arbeitsmigranten einzufliegen nach Deutschland, um den Spargel zu ernten, aber es halt eben nicht möglich ist, die Menschen auf den Inseln zu retten. Habt ihr denn dazu eine eigene Sicht von der ALSO? Ja, also genau, das wird viel in den Medien diskutiert und auch in linken Zusammenhängen. Ich habe jetzt gerade nochmal einen Taz-Artikel gelesen, wo auch nochmal explizit gesagt wurde, dass, dass eben 40.000 osteuropäische Erntehelfer mit Sonderflügen nach Deutschland geholt werden, um die Spargelernte nicht zu gefährden. Aber die Menschen aus den griechischen Flüchtlingscamps, wo es wirklich um Leben und Tod geht, nicht nach Deutschland oder überhaupt dort umverteilt werden. Ich finde das eine sehr schwierige Diskussion. Und ich finde, das schließt auch nochmal an bisherigen Praktiken und Strategien der EU-Gesetzgebung, aber auch der deutschen Gesetzgebung, und zwar der Strategie, Menschen nach Herkunft oder nach Essen oder nach vermeintlich ethnischer Zugehörigkeit zu teilen und dann mit entsprechenden Eigenschaften zu versehen, beziehungsweise mit entsprechenden Vor- und Nachteilen in sozusagen bezüglich Bleiberecht, Arbeitsrecht oder Sozialrecht. Das war schon vorher so, in dem Sinne, dass zum Beispiel ganz banal bei Integrationskursen diskutiert wurde, dass also auch von den Behörden Menschen, Nicht-Geflüchteten gesagt wird, ja, ihr könnt nicht so schnell einen Integrationskurs bekommen, weil die Geflüchteten, das kommen so viele und die ganzen Integrationskurse sind voll und ihr, die jetzt keine Geflüchtete seid, ihr müsst euch hinten anstellen. Es ist auch zum Beispiel in den Fleischfabriken so, dass teilweise nach Nationalitäten oder nach Sprachen Arbeitsteams gebildet werden und dann diesen Teams bestimmte Vor- oder Nachteile gewährt werden. Es ist auch so, dass im Sozialrecht teilweise die Gewährung von Sozialleistungen an diverse Aufenthaltsstatusse geknüpft ist. Und ich finde, wir als linke Bewegung müssen aufpassen, uns halt nicht auf diese Logik einzulassen und auf diese Einteilung der Menschen und der Wertigkeit des Menschenlebens oder auch der, wer hat die meiste Not und welche Leben müssen als erstes gerettet werden. Und gleichzeitig aber finde ich es natürlich wichtig, auch eine Kritik an ja, an einer Ökonomie zu äußern, die tatsächlich Arbeitsbedingungen schafft und aber auch schon vor Corona, die gefährlich sind für die Menschen, die nicht, also ja, die Menschen nicht gerecht entlohnen, die Menschen in Zwangsverhältnisse steckt, die aber jetzt mit Corona mehr denn je verstärkt werden. Und dabei aber nicht die Perspektive der Menschen aus den Augen zu verlieren, denn ich finde, wenn man das so diskutiert, dass der Spargel gerettet werden musste versus die Geflüchteten, da werden dann die Menschen, die sogenannten ErntehelferInnen, die werden sozusagen als eigenständige Subjekte überhaupt nicht mehr betrachtet. Ich will mich eigentlich gar nicht auf diese Diskussion einlassen, zu sagen, wer hat mehr nötig, weil ich finde, dass ja, Mobilität und Migration, ja, also, oder dass es ja, eine offene Grenze geben muss und auch das Recht auf einen, ja, sicheren Grenzübertritt oder auch sichere Arbeitsbedingungen geben muss. Und zwar sowohl für, wenn man diese Einteilung überhaupt machen möchte, für Geflüchtete als auch für andere Menschen aus EU-Ländern. Ich sage es trotzdem vielleicht, um das nochmal auch mit in die Diskussion reinzunehmen. In Rumänien zum Beispiel, wo aktuell die meisten Spargel, also Menschen, die Spargel ernten, herkommen, gab es teilweise Hungerproteste auf den Straßen, weil dadurch, dass, ja, also durch die ganzen Ausgangssperren wurden sehr vielen Menschen die Existenzgrundlage entzogen. Es haben teilweise alte Leute bei der Polizei angerufen und um Hilfe gebeten, weil sie nichts mehr zu essen haben. Es ist in Rumänien, ist das Gesundheitssystem beispielsweise sehr, in den letzten Jahren stark abgebaut worden. Viele PflegerInnen und auch ÄrztInnen sind nach Deutschland oder nach Großbritannien und dann nach Frankreich gegangen zu arbeiten. Es ist also sozusagen eine medizinische Versorgung in Corona-Zeit unheimlich prekär. Das heißt, viele Menschen, aber auch nicht nur seit Corona, arbeiten in Deutschland und nicht nur, eigentlich europaweit, auch in Spanien oder Italien als sogenannte SaisonarbeiterInnen schon seit Jahren, um auch ihren Lebensunterhalt zu sichern. Und natürlich ist das ein bisschen plakativ mit dem Spargel, aber es ist ja auch nicht nur um Spargel. Es geht ja um eine landwirtschaftliche Versorgung mit Lebensmitteln. Also es geht um genauso Champignons und Erdbeeren und was auch immer. Also das geht eigentlich, die Saisonarbeit fängt im Frühjahr an und endet im Herbst. Die Leute gehen oft von, ja, Branche. Also eigentlich ist das auch zu kritisieren, weil es natürlich im Endeffekt keine wirkliche Saisonarbeit in dem Sinne ist, sondern es ist als Saisonarbeit deklariert, weil Menschen, die als SaisonarbeiterInnen hierher kommen, eben keinen Zugang zum deutschen Krankenhaus haben. Und das ist eben auch zu kritisieren. Es gab jetzt in den letzten Tagen in rumänischen Medien ein Video, das aufgenommen wurde von Menschen von einem Hof in Süddeutschland, die Spargel pflücken sollten. Denen wurde versprochen, 13,50 Euro die Stunde zu bekommen. Als sie hierher gekommen waren, wurden ihnen die Ausweise abgenommen von der Vorarbeiterin. Und ihnen wurde gesagt, dass sie den Hof halt nicht verlassen dürfen wegen der Quarantäne. Da müssten sie 25.000 Euro Strafe zahlen, wenn sie den Hof verlassen. Und ihnen wurde aber auch gesagt, dass sie nach gestochenem Kilo bezahlt werden. Zu einem sehr, sehr niedrigen Preis. Der ist mir gerade leider entfallen, aber es war einfach deutlich unter diesen versprochenen 13,50 Euro. Die Menschen sind dort auch in Massenunterbringungen, die abgesperrt sind, untergebracht. Die sind teilweise zu siebt auf dem Zimmer, haben eben auch kaum Zugang zu Seife oder Duschen oder Toiletten. Oder sozusagen sehr viele Menschen für ein Badezimmer sozusagen. Ich habe da leider nicht Zahlen, weil das auch sehr unterschiedlich ist von Hof zu Hof. Und die Menschen haben sich geweigert, die Arbeit zu machen, haben gesagt, sie fühlen sich nicht sicher. Und außerdem wollen die Arbeitsverträge und den versprochenen Lohn Und daraufhin haben sie ihre Personalausweise zurückverlangt und daraufhin sagt aber die Vorarbeiterin, dass sie die nur zurückbekommen, wenn sie 300 Euro pro Ausweis zahlen und sie bekommen ab jetzt auch kein Essen mehr, solange sie nicht arbeiten, denn nur die, die arbeiten, dürften Essen kriegen. Was ich damit sagen will, ist nicht, dass es diesen Menschen genauso schlecht geht oder schlechter als Geflüchteten auf den griechischen Inseln, sondern ich will damit sagen, ich fände es gut und wichtig, aus der Perspektive der Migration das nicht gegeneinander auszuspielen, sondern eben zu versuchen, einen gemeinsamen Kampf daraus zu machen. Und das finde ich aber gerade tatsächlich sehr, sehr schwierig. Und ja, da müssten wir eigentlich als Linke dazu in Gespräch treten und gucken, wie es gehen kann. Ja, also für mich ist es halt so eine Frage, wie du gesagt hast, das ist halt, dass das Perverse daran ist ja ein Aufwiegen von Leid gegen Leid. Und das ist etwas, was immer sehr schwierig und irgendwie einfach nur, ich kann es nicht anders sagen, ekelhaft ist. Wobei ich glaube, die Leute, also ich würde den Leuten, die diese Vergleiche aufgemacht haben, ja immer zugute halten, dass sie ja natürlich damit nicht die Menschen, die zum Beispiel als Saisonarbeiterinnen und Arbeiter herkommen wollen, reduzieren wollen auf ihre Arbeitskraft, sondern im Gegenteil, dass sie halt zeigen möchten, wie unser System da halt irgendwie eine Verwertungslogik durchsetzt gegenüber Menschen. Also dass unser System da, glaube ich, so stark unterscheidet und sagt, hey, irgendwie diese Menschengruppe deklarieren wir jetzt einfach als wertig und diese Menschengruppe deklarieren wir jetzt als nicht wertig. Und ich glaube, das müsste man halt irgendwie klarer herausstellen, dass es darum geht und nicht um so ein Abwiegen zwischen verschiedenen Arten von Leid, weil du hast es ja sehr eindringlich und ausführlich beschrieben, dass jetzt es ja nicht unbedingt toll ist, Saisonarbeitskraft zu sein. Und es mag ja mal irgendwie schön sein für einen Studi, der jetzt irgendwie eingesprungen ist, als Saisonarbeitskraft mal im Sommer zu arbeiten, aber der kann halt jederzeit sagen, so, nö, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Es können halt Saisonarbeitskräfte, die das als hauptsächlichen Broterwerb haben, nicht machen. Ein Student kriegt ja auch meistens den Mindestlohn, das muss man ja auch noch berücksichtigen. Während ein rumänischer Arbeiter, der herkommt, höchstwahrscheinlich, also wie du auch schon sagtest, kein vernünftiges Geld dafür bekommt, für seine tägliche Arbeit, die er tut und die auch körperlich auch sehr anstrengend ist. Es ist ja auch, in dieser ganzen Diskussion wurde ja zum Beispiel auch eingeworfen, ganz am Anfang, als Corona-Krise losging und bevor es zu dieser Regelung kam, dass die Saisonarbeitskräfte eingeflogen werden, wurde ja von rechter Seite dann ja auch sofort aufgemacht, dieses, ja, da sollen doch die Flüchtlinge, die hier sind, aufs Feld gehen, was ja auch ganz klar zeigt, was für ein Mindset dahinter steckt und dass diese Menschen, egal woher sie kommen, aufgrund ihrer Migration einfach abgewertet werden zu Arbeitsmitteln und nicht als Menschen gesehen werden. Und das ist etwas, was, glaube ich, kritisiert werden muss, egal was jetzt der klare Status ist, ob Saisonarbeiterinnen, Saisonarbeiter oder Geflüchtete. Ich denke, das ist etwas, worauf wir uns konzentrieren müssten. Ja, da würde ich vielleicht einhaken, fand ich jetzt eine gute Überleitung für uns als linke Organisation zu gucken, wie wir auch es schaffen können, in Kontakt zu treten mit Bewegungen oder Protesten oder überhaupt einfach nur mit Menschen, die aufgrund von diversen rassistischen Kriterien zumindest versucht wird, abgewertet zu werden. Und da, das wird, finde ich, auch sehr wenig diskutiert, wie es möglich sein kann, gerade in Zeiten der Corona, in Zeiten der Distanzierung, überhaupt noch solidarisch zu sein und in Kontakt zu gehen. Weil viele Menschen, die Entrechtung erfahren, stark auf Hilfsnetzwerke oder überhaupt, also Selbsthilfenetzwerke angewiesen sind und die halt oft über Kontakt gehen und eben nicht nur über Telefon oder E-Mail oder Videokonferenz. Und da sind wir zum Beispiel wir sind sicherlich in Kontakt, auch schon vorher mit Menschen, die zu uns in die Beratung kommen, aber die auch mit uns gemeinsam Interviews durchführen oder auch vor Presse sprechen. Allerdings ist halt eben die Frage, wie kann Mensch sich organisieren? Also beispielsweise sagen viele, dass eben Arbeitsschutzmaßnahmen nicht eingehalten werden, Sie befürchten, dass das ja eben auch eine Infektion sehr, sehr wahrscheinlich ist unter den gegebenen Arbeitsbedingungen. Gleichzeitig aber sagen viele, dass es ja auch wichtig ist, eine Arbeit zu haben, weil sonst keine soziale Absicherung da ist. Und da diskutieren wir halt auch, wie es möglich ist, in Zeiten von Corona und von sozialer Distanzierung in Kontakt zu gehen und auch gemeinsam Forderungen aufzustellen und gemeinsam auch dafür zu kämpfen, für einen Schutz von Menschenleben, die auch systemrelevante Arbeit machen. Nicht nur die Ärzte und Krankenpflegerinnen, sondern eben auch Menschen, die in der Lebensmittelindustrie arbeiten, ohne die wir halt auch nichts zu essen hätten. Und da meine ich eben auch, also nicht nur EU-Migrantinnen, sondern auch Geflüchtete, weil ich finde es auch wichtig zu sagen, Geflüchtete arbeiten hier in Deutschland auch in Fleischindustrie, in bestimmten Branchen, auch unter sehr prekären Bedingungen. Und das finde ich, also durch diese juristische Unterteilung gerät das, finde ich, auch stark aus dem Blickfeld, dass ein geflüchteter Mensch ja auch gleichzeitig arbeiten kann und es auch schon lange tut. Ja, ein weiteres Thema, was hier aktuell vor Ort ist, ist die Lindenstraße in Bremen. Genau, in der Lindenstraße, das ist eine Unterkunft in Bremen, wo Flüchtlinge erst aufgenommen werden, um dort unterzukommen. Da ist jetzt der Problem aufgetreten, dass dort, also es leben dort 347 Bewohner und von diesen 347 sind 120 an Corona erkrankt. Darunter sind auch schon 4 Angestellte. Sie werden dort jetzt unter Quarantäne gestellt, sie dürfen die Unterkunft nicht verlassen, es wird polizeilich bewacht. Sobald sie rausgehen, bekommen sie Anzeigen sozusagen gestellt. Sie dürfen die Zimmer nicht verlassen, wenn sie zum Beispiel sich was zu essen holen möchten. Sie dürfen nicht in den Supermärkten gehen. Wenn sie jetzt im Haus zum Snackautomaten möchten, muss immer ein Mitarbeiter mitkommen, damit sie nicht mit anderen Bewohnern in Kontakt treten. Die Fenster in den Zimmern dürfen auch nicht geöffnet werden. Sie dürfen die also auch nicht lüften, was natürlich die Luftzirkulation ja auch nicht besonders anregt. Es wird letzten Tagen, Wochen waren mehrere Demos von auch We Are Together Bremen, die fordern, Hotels und Pensionen zu mieten. Es haben auch schon Hotels angeboten, diesen Menschen aufzunehmen, nur das Land Bremen hat es abgelehnt, weil Brandschutz nicht gegeben sind oder Baurechtsvorgaben nicht erfüllt werden. Oder das Land Bremen ist es einfach zu teuer, was eigentlich ein absolutes Unding ist. Die Gruppe von We Are Together Bremen hat auch einen offenen Brief geschrieben, was sie auf Instagram gestellt haben. Dort haben sie geschrieben, dass sie mit mehreren Menschen in einem Zimmer liegen, mit 4 bis 6 Personen. Sie können dort nicht den Abstand halten. Sie alle Menschen benutzen dieselben Toiletten. Sie können die Quarantäne nachvollziehen, aber unter den Umständen, wie sie sozusagen angefercht sind, können sie nicht nachvollziehen. Sie hatten auch Ende März zum Beispiel eine Demo veranstaltet, wo sie auch darauf aufmerksam gemacht haben. Dort hat dann die Polizei Strafanzeigen gestellt, weil sie ihren Mindestabstand nicht gehalten haben. Aber in ihrer Unterkunft können sie den ja auch nicht halten. Aber das ist denen egal. Meine Gedanken dazu zu den Protesten in der Lindenstraße, aber auch zu Protesten in Fabriken oder in Unterkünften von Landwirtschaft, ArbeiterInnen, sind halt eben auch damit verbunden, zu sagen, können wir als Linke ja, oder müssen wir nicht sogar als Linke sagen, ja, Social Distancing ist wichtig, es ist wichtig, Sicherheitsabstand einzuhalten, und aber es ist auch genauso wichtig, wieder in Kontakt zu gehen und eben auch gemeinsam mit anderen Menschen kämpfen. Und das finde ich eben in Verbindung zu Blankenburg oder auch eben der Gaußstraße, auch hier in Oldenburg, ja, bedenkenswert, oder da sollten wir darüber reden und in Kontakt gehen. Genauso wie auch zu den landwirtschaftlichen Unterkünften. Das wäre mir wichtig oder wäre für mich eine Perspektive auf die weitere Zeit, die jetzt noch folgen wird. Ja, ich denke, das ist ja auch ein demokratischer Grundsatz, dass wir, also Informationen sind ja ein Grundsatz in der Demokratie, und wenn man nicht Zugang hat zu Informationen, wie zum Beispiel bei Blankenburg, ist es so eine Sache, da fällt es auch schwer, einfach an Informationen zu kommen. Und es wird halt gerechtfertigt, dass da jetzt irgendwie natürlich kein Zugang möglich ist und so weiter, aber das ist halt dann auch schwierig, den Menschen zu helfen, wenn man halt auch nicht weiß, was gerade aktuell los ist. Und ich denke, das ist etwas, wo man doch sehr stark abwägen muss und natürlich jetzt auch sehen muss, dass natürlich ein Kontakt auch möglich ist ohne persönlichen Kontakt. Also, ne, das ist ja, wird ja auch immer so entgegengestellt, als ob das nicht möglich wäre, Kontakt zu halten zu geflüchteten Menschen, zum Beispiel in Blankenburg oder in anderen Aufnahmeeinrichtungen. Also wird halt von den Behörden so dargestellt wegen Corona, aber es wird halt auch nicht eine Alternative aufgezeigt. Und das betrifft halt die Menschen drin auch. Die haben natürlich auch das soziale Bedürfnis und das soziale Recht auf Kontakt und auf Austausch. Wir sind als Menschen einfach soziale Wesen und haben, glaube ich, ein Grundbedürfnis, uns auszutauschen. Ja, ich fand das einen sehr anregenden und interessanten Austausch. Und aus meiner Sicht bleibt jetzt noch die Frage, ja, wo geht's hin, was passiert noch in Zukunft? Wir freuen uns, dass wir wieder loslegen können und die Beratung wieder langsam öffnen können, Termine machen, dass Leute zu uns kommen können und wir ja auch wieder direkt von vielen Leuten erfahren können, was sie erlebt haben, wie sie die letzten Wochen vielleicht häufig irgendwie überstanden haben, und dass wir nach vorne blickend arbeiten können. Ich denke, dass es auch in der Zukunft nochmal besonders darauf ankommt, ja, wir müssen viel, viel aufholen. Einfach, was es an Scheiß darauf handelt ist. Ne? Und wir wollen auf jeden Fall unseren Beitrag leisten, auch die Situation, in der Leute aufgrund dieses, wie beschrieben, ziemlich ungenügenden Sozialsystems gekommen sind. Also die Situation sichtbar machen und ja, eigentlich weiter daran kämpfen, dafür kämpfen, mit den Leuten dafür kämpfen, dass das Hartz-IV-System abgeschafft wird und dass soziale oder die Existenzsicherung für alle auch Realität wird. Dann danke ich euch für das Gespräch und lasst uns weiter kämpfen. Wir sprechen jetzt mit Charlotte und Max, zwei AktivistInnen des Alhambras. Das neuartige Coronavirus und die damit einhergehende Einschränkungen treffen auch linke Zentren wie das Alhambra. Ein Ort in Oldenburg, an dem seit 40 Jahren radikale linke Politik und alternative, unkommerzielle Kultur gemacht werden. Aktuell ein Aktions- und Kommunikationszentrum ohne die Menschen, die es dazu machen. Was macht jetzt das Alhambra? Also das Nutzerinnenplenum hat am 13.03. alle öffentlichen Veranstaltungen, sowas wie Partys, Konzerte, Cafés, Kneipen, politische Vorträge, aber auch Versammlungen und Gruppentreffen, sowie die regelmäßigen Sport- und Tanzveranstaltungen abgesagt. Und damit zum Teil auch den Einschränkungen der Stadt eigenverantwortlich vorgegriffen. Meines Erachtens organisieren sich Gruppen jetzt an anderen Orten, vermutlich auch virtuell und davon bekommt man dann ja auch im Moment zum Teil weniger mit. Und einige Aktivistinnen engagieren sich in der Stadtteilinitiative Osternburg solidarisch gegen Corona, wo nachbarschaftliche Hilfe für Betroffene, also vor allem Risikogruppen, angeboten und vermittelt wird. Und dann gibt es noch den Infoladen, der ansonsten Donnerstagabends geöffnet hat. Und die haben nun einen Lieferservice eingerichtet, über den weiterhin Produkte aus solidarischem Handel bestellt werden können. Ja, und einige Aktive nutzen die Zeit im Moment, um im Haus wichtige Renovierungen durchzuführen. Liegengebliebenes aus den letzten Monaten oder auch Jahren kann jetzt mit mehr Ruhe angegangen werden. Was die Ansteckungsgefahr betrifft, geht es ja auch sehr gut, weil das Haus sehr groß ist. Hier können sich Leute gut auf die Räume aufteilen. Beispielsweise wurde der Saalboden über die letzten Tage im Schichtsystem von Kaugummis befreit, geputzt und geölt. Ich denke, wenn das Alhambra wieder öffnet, werden die Leute Augen machen und die Tanz- und Sportgruppen können sich über einen wunderschönen Parkettboden freuen. Und wie konkret betroffen ist das Alhambra von den Maßnahmen und wie finanziert er das Haus jetzt eigentlich? Ja, also das Alhambra ist ja vollkommen unabhängig von staatlicher oder kommunaler Finanzierung und damit auch Einflussnahme. Das heißt, der Unterhalt wird bislang hauptsächlich aus Getränkeeinnahmen bei Veranstaltungen bestritten und ein kleinerer Teil an Spenden kommt dann auch bislang rein. Das bedeutet, dass durch den Ausfall von den Veranstaltungen jetzt auch ein wesentlicher Teil der Einnahmen wegfällt. Dabei bleiben aber die Fixkosten, sowas wie Gas, Strom, Wasser oder Versicherungen, bestehen. Und um die weiterhin bezahlen zu können, setzt das Alhambra bis zu einer Veränderung an der jetzigen Situation auch auf die Solidarität von den vielen Leuten, die sich in Zukunft hier treffen, organisieren oder einfach nur feiern wollen. Das heißt, wenn ihr euch jetzt da angesprochen fühlt und ihr habt irgendwie Geld über, gerade das ihr sonst immer einfach ausgeben würdet, oder selbst wenn ihr es nicht ausgeben würdet, aber ihr wollt das Alhambra unterstützen, dann findet ihr auf der Internetseite des Alhambras die notwendigen Informationen. Und alle Spenden, die die laufenden Kosten zur Aufrechterhaltung des Alhambras übersteigen, werden dann zur Versorgung und Unterstützung von Geflüchteten an den europäischen Außengrenzen weitergeleitet. Das heißt, das Geld kommt schon irgendwie sinnvoll an. Und jetzt sind ja auch politische Versammlungen verboten. Was denkt ihr, wie kann das Alhambra in dieser Zeit politisch wirksam bleiben? Das ist eine schwierige Frage. Ich denke, durch das Kontaktverbot ist es faktisch nicht möglich, im Moment das Haus für politische Organisation zu nutzen. Das muss natürlich jetzt anders, also digital und meistens im Internet stattfinden. Das Haus bietet aber auch weiterhin für viele Aktive wichtige Infrastruktur. Zum Beispiel wurden viele Transparente, die Menschen vielleicht in den letzten Wochen in der Stadt gesehen haben, hier gemalt. Im Saal gibt es die Möglichkeit, mit einem Beamer Stoffen, Farben und Pinsel Transparente zu malen. Und wie schon gesagt, gibt es hier Platz und Zeit, sich aus dem Weg zu gehen. Na, und gleichzeitig wird der Zustand ja auch nicht ewig so weitergehen und bald werden auch wieder Treffen möglich werden. Davon gehe ich zumindest jetzt ziemlich stark davon aus. Und dann werden eventuell sich Leute in einem großen Sitzkreis mit Mundschutz im großen Saal treffen oder draußen im Hof. Aber besser als gar nicht. Wichtig ist doch, dass die Leute sich jetzt nicht isolieren und ins Private zurückziehen. Denn die gesellschaftlichen Machtverhältnisse bestehen ja weiterhin, beziehungsweise verstärken sich im Angesicht dieser gesundheitlichen und kapitalistischen Krise noch. Lokal wie auch global. Und was glaubt ihr, wie es für das Alhambra weitergehen wird? Also meiner Einschätzung nach hängt das natürlich wesentlich von den kommenden Beschränkungen ab. Und man mag ja auch von diesen Maßnahmen, wie sie zum Teil sehr autoritär eingeführt und durchgesetzt wurden und auch noch werden, halten, was man will. Aber allen hier ist auch klar, dass die angedrohten Bußgelder für den Verein sehr schmerzhaft werden. Also ich denke, dass vermutlich zunächst wieder Gruppentreffen möglich sein werden von der Infrastruktur, also vor allem von der Raumgröße und den Händewaschmöglichkeiten sollte das ja gehen. Vielleicht können dann auch wieder die kleineren öffentlichen Veranstaltungen stattfinden, wie die Musik-, Tanz- und Sportgruppen, aber auch vielleicht irgendwann die Kneipen und Cafés, die eben nicht zu den Großveranstaltungen zählen, die jetzt auch schon bis Ende August abgesagt oder verboten worden sind. Wann dann wieder Partys verantwortungsvoll stattfinden können, ist, denke ich, noch nicht absehbar. Und letztlich wird aber das monatliche NutzerInnenplenum hier im Haus entscheiden, was geht und was nicht geht, das derzeit noch digital stattfindet. Ja, und gleichzeitig wird ja der Zustand auch nicht ewig so weitergehen. Ne? Und irgendwann werden dann auch wieder Treffen möglich werden. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass eventuell sich dann Leute in einem großen Sitzkreis mit Mundschutz im großen Saal treffen könnten oder draußen im Hof. Das ist ja alles besser als gar nicht. Ne? Also wichtig ist ja doch, dass die Leute sich jetzt nicht isolieren und ins Private zurückziehen. Denn die gesellschaftlichen Machtverhältnisse, die bestehen ja weiterhin, also, oder beziehungsweise die verstärken sich im Angesicht dieser gesundheitlichen und kapitalistischen Krise noch, also lokal wie auch global. Also manche haben die Ressourcen, um zu Hause zu bleiben, sich dort zu schützen. Das hat ja auch zum Teil auch so jetzt gerade auch romantisiert mit Entschleunigung, die ja so schön ist. Und andere Menschen haben vielleicht keine Unterkunft oder leben in Sammelunterkünften oder in griechischen Lagern oder kommen mit Isolierung einfach psychisch nicht klar. Ja, oder auch am Zugang zu Bildung zeigt sich ja eine weiterhin verstärkte klassistische Diskriminierung. Also ich meine, die besteht sowieso in unserem Bildungssystem, aber momentan sind eben diejenigen, die die digitalen Möglichkeiten haben, um zu Hause zu lernen oder beschult zu werden, soweit im Vorteil von diejenigen, die eben nicht die notwendige Ausstattung haben, sei das eben räumlich, sei das vom Internetzugang oder von der Ausstattung mit Endgeräten. Da zeigt sich einfach die größeren Unterschiede in unserer Gesellschaft und wie wenig da auch manche Systeme, also zum Beispiel auch so ein Bildungssystem, darauf eingestellt ist, wirklich eine Gleichbehandlung stattfinden zu lassen. Als letztes folgt der Beitrag von Osternburg solidarisch gegen Corona. Wer seid ihr? Hi, wir sind zwei Aktive aus dem selbstorganisierten Nachbarschaftsnetzwerk Osternburg solidarisch gegen Corona. Und warum redet ihr beim 1. Mai? Wir haben an der europaweiten Aktion Housing Action Day am 28. März teilgenommen. Da haben Aktivistinnen der Seebrücke Oldenburg und Solidarität mit wohnungslosen Menschen in ganz Oldenburg auf Leerstand aufmerksam gemacht. Selbstverständlich unter Achtung des Kontaktverbots, nur allein oder zu zweit. Mit dem Motto, hier ist Platz, knüpfen sie an die Kampagne Wir haben Platz der Seebrücke an. So sind wir mit Menschen aus dem Bündnis zum 1. Mai in Kontakt gekommen, die uns dann gefragt haben, ob wir uns und Osternburg solidarisch gegen Corona vorstellen wollen. Wir denken, dass Nachbarschaftshilfe das Potenzial hat, gesellschaftliche Schranken zu überwinden. Indem Menschen sich selbst organisiert zusammentun, auf freiwilliger Basis also, gemeinsam ihre Bedürfnisse verhandeln und sich gegenseitig bei ihrer Verwirklichung unterstützen, kann einem gesellschaftlichen Klima der Isolation und Konkurrenz entgegengewirkt werden. Das passt für uns gut mit dem 1. Mai zusammen. Wie hat sich Osternburg solidarisch entwickelt? Wo steht Osternburg solidarisch jetzt? Am 13. März hat sich die Facebook-Gruppe gegründet. Ein paar Tage später kam die Idee auf, dass wir mit einem Aushang mehr Menschen erreichen können, vor allem ältere Menschen ohne Internet. Der Text musste geschrieben, übersetzt und aufgehängt werden. Diese Aufgaben wurden sehr schnell und von einzelnen Gruppenmitgliedern übernommen. Am Ende gab es den Text in Spanisch, Russisch, Englisch und auf Deutsch. Einzelne Leute aus der Gruppe haben dann Kontakt zur Seniorenresidenz Zizilienhof aufgenommen und dort Hilfe angeboten. Es gab auch viel Vernetzung mit anderen Gruppen, wie zum Beispiel der Corona-Hilfe Oldenburg oder dem VfB für alle. Und es gab natürlich immer wieder Hilfegesuche und Angebote von Menschen aus der Nachbarschaft. Die Menschen haben sich gegenseitig beim Einkaufen unterstützt, es wurden Dinge verschenkt, Hunde ausgeführt oder zum Beispiel bei der Wohnungssuche unterstützt. Nächste Frage, was bedeutet Nachbarschaftshilfe? Nachbarschaftshilfe bedeutet zuerst einmal gegenseitige Hilfe. Das Selbstverständnis der Gruppe fasst den Anspruch dahinter ganz gut zusammen. Osternburg solidarisch gegen Corona ist eine selbstorganisierte Gruppe, welche Menschen in Oldenburg die Möglichkeit geben soll, sich gegenseitig mitzuteilen, was sie brauchen. Ob Einkaufshilfe, Gesprächsbedarf, ein Gang zur Apotheke, alles lässt sich solidarisch organisieren. Es geht um Solidarität. Ich unterstütze jemanden, ohne dabei eine Gegenleistung zu erwarten. Mit Ausnahme des Versprechens, dass mir auch geholfen wird, wenn ich Hilfe brauche. Diesen Umgang finden wir sehr wichtig. Nachbarschaftshilfe schließt doch erstmal alle in der Nachbarschaft ein. Nächste Frage. Welches Potenzial siehst du in der selbstorganisierten Nachbarschaftshilfe? Das kommt ganz darauf an, was die Menschen daraus machen. Das ist ja der Clou an der Selbstorganisierung. Die Richtung ist nicht vorgegeben und niemand unterscheidet für andere zwischen einem richtigen und einem falschen Bedürfnis. Nachbarschaftshilfe kann bestimmt dazu beitragen, dass Menschen sich zusammentun und gemeinsam an ihren Problemen arbeiten. Ich meine dabei nicht nur sowas wie einkaufen gehen, sondern auch krisenbedingte Kackscheiße, wie zum Beispiel Jobverlust, Probleme mit der Miete, Zwangsräumung und so weiter. Ich kann mit meinem Problem mehr Leute erreichen und merke auch, dass ich nicht alleine damit stehe. Ich kann mir Hilfe von anderen dabei holen. Durch Corona ist Physical Distancing extrem wichtig geworden. Das kann aber auch bedeuten, dass Menschen alleine in ihrer Wohnung gefangen sind. Zu wissen, dass ich mich da auf NachbarInnen verlassen kann, ist auf jeden Fall hilfreich. Auf der anderen Seite können natürlich auch schräge Vorstellungen entstehen. Zum Beispiel, wenn die Nachbarschaft das sogenannte neue Wir wird, was nach außen verteidigt werden müsste. In Cuxhaven und Niebühl zum Beispiel wurden Leute mit fremden Nummernschildern von wütenden Mobs bepöbelt. In so eine Richtung sollte das unserer Meinung nach auf gar keinen Fall gehen. In der Zeitung war neulich ein spannender Artikel dazu, in dem vorgeschlagen wurde, dass wir in diesen einsamen Zeiten einen besseren Umgang mit Gefühlen, Ängsten, Trauer, Beziehungen und Bedürfnissen entwickeln. Dafür gibt es wohl bis jetzt eher weniger Beispiele. Aber Sorgearbeit, also die Arbeit, die entsteht, wenn wir für andere sorgen, wird nicht geschätzt. Und auch dafür kann die Nachbarschaftshilfe gut und wichtig sein. Die letzte Frage. Möchtest du noch was sagen oder hast du Wünsche? Ich sehe immer noch sehr viele Menschen in der Stadt, die vermutlich zur Risikogruppe gehören. Ich würde mir wünschen, dass den Menschen mit den Initiativen, die es gibt, geholfen werden kann. Gründet selber Gruppen in eurem Stadtteil, bleibt solidarisch und gesund. Ja, das war's mit unserem Podcast. Wir wissen noch nicht, wie wir weitermachen. Vielleicht kommen noch neue Folgen dazu. Das können wir aktuell nicht sagen, aber bleibt doch einfach gespannt. Und ja, wir haben uns auf jeden Fall gefreut, das zusammen zu machen mit allen Gruppen. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen.